Moin Moin und hallo zur dritten Ausgabe des großen E3 2011 Plauschangriffes. Ich bin der Gregor. Ich bin John Holmes. Und ich bin Chris. War John Holmes der John Holmes, an den ich gerade denke? Ja. Natürlich war das der natürlich, John Holmes. Natürlich war das der, der mir so durchs Hirn gerade... Googelt es, Kinder! Ja. Googelt es! Ja, und mach die Bildersicherheitssuche bitte aus. Ja, dann ey, das war das allererste, was ich gemacht habe. Wirklich. Sonst kommt man ja zu nix. Nee. Chris. Nee, ja. Wie er schon wieder grinst, wissend. Wohlwissend. Wohlwissend um seine abendliche Betätigung schaltet er Safe Search aus. Ja. Safe Search ohne mich. Wir haben uns gestern kurz zusammengesetzt und über den... Mein ja, was? Pegel geht immer ganz hoch. Du musst ja auch reinsprechen, damit dein Pegel hochgeht. Nein, der geht immer ganz hoch, wenn du redest. Ich weiß, es ist toll. Ja, ne? Das muss doch so sein. Meine. Deiner. Ja. Was, wenn ich rede, weil, geht dein Pegel Gregor so ein durchdringendes männliches Organ hat. Das ja. Also da, das ist ja die Natur der Sache, wenn ich hier spreche, landet es auch ein bisschen auf deinem Mikrofon. Man checkt das doch, Chris. 24 Stunden hinsetzen und dann alles schneiden. Ach, Chris, und machen. Chris. Aber ich, rein um auf Nummer sicher zu gehen, mache jetzt kurz Pause und schau einfach mal nach. Schon verunsichert. So, wir sind wieder zurück, nachdem wir gecheckt haben, dass hoffentlich alles in Ordnung war. Jetzt muss ich nur noch diesen Regler hochmachen und jetzt bin ich auch wieder lauter, ist das nicht geil? Wir haben uns gestern zusammengesetzt und primär über Nintendo gequatscht, weil Nintendo ja gerade das große Fass am Tag vorher aufgemacht hat mit der Wii U, mit 3DS-Spielen und so weiter und so fort. Natürlich, wenn man es ganz genau nehmen würde, könnte man fast sagen, damit hat sich die E3 fast schon erledigt, weil die Großen haben ihre Pressekonferenzen schon ablaufen lassen, haben dort ihre Show abgezogen, ihre Sachen gezeigt, aber es gibt natürlich etliche Sachen, über die wir im Rahmen der letzten beiden Plauschangriffe nicht gequatscht haben. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, über das wir dann heute uns nochmal auslassen können, weil da waren ja eine Menge interessante Sachen abseits der großen Hersteller gewesen. Kurz, um ein paar Sachen von gestern nochmal aufzugreifen, wir waren uns ja über einiges nicht ganz sicher. Ich habe mich nochmal kurz schlau gemacht in Sachen Wii U. Wii U, don't be afraid. Take a PlayStation 3 Spiel. Wenn die Rechte an diesem Song nicht ein paar Zillionen Dollar betragen würden, wäre das eigentlich ein geiler Jingle für die Werbung. Dankeschön. Ne? Wii U. Don't be afraid. Eine sehr gute Idee. Entschuldigung. Vor allem, ich hoffe, dass wir dann auch die Rechte daran haben, wenn wir hier dann sehen. Ja, na klar. Wir haben und ja. Wir haben alles. Sie haben ja überhaupt gar keine Rechte. Wir haben Rechte, Linke. Alles, was sie wollen, ne? Alles, was man gebrauchen kann. Genau. Wir haben gestern ja im Rahmen, wo wir über die Wii U gesprochen haben, einige Details waren uns noch nicht klar. Ich habe mich nochmal hingesetzt und ein bisschen nachgeforscht. Die Wii U wird natürlich Wii-kompatibel sein, dass man die alten Spiele drauf spielen kann, aber es wird kein Upscaling oder kein neues Rendern geben. Das heißt, man wird die alten Wii-Spiele nicht in HD auf dem Fernseher ausgeben können. Auch nicht die sowieso auf HD auf der Disc sind im Prinzip. Also nein. Metroid, Kirby war, glaube ich, auf HD auf der Disc. Also selbst die Dinger, die HD-Assets auf der Disc mit drauf haben, die werden einfach in dem gleichen Blurry 480p maximal ausgegeben werden. Und die angekündigte GameCube-Kompatibilität ist nicht drin. Ne? Ja, genau. GameCube-Spiele wird man auch nicht spielen können, was auch total sinnlos ist, wenn man schon Wii-Spiele spielen kann. Aber die wird auf jeden Fall auch nicht mit dabei sein. Zusätzlich, du hast ja gestern gesagt, Chris, wie man sich das gegebenenfalls vorstellen könnte, mit diesem Controller aus dem Raum zu gehen, darfst du nicht, laut Nintendo. Echt nicht? Der Controller funktioniert nur im gleichen Raum mit dem Gerät. Was wir gestern gesagt haben, funktioniert noch nicht. Es ist also kein Handheld. Nee, wir haben gestern gesagt, halt, dass es sinnvoll wäre, zumindest in einen anderen Raum gehen zu können, weil du eben sonst dieses Problem hast, wo sind meine Kopfhörer? Ach, jetzt spiele ich mal leise, ja, genau. Darksiders 2. Genau. Ist natürlich echt lächerlich. Ey, wenn irgendjemand mal reinkommen würde und mir sagen würde, ey, jetzt roll mal den Fernseher, ich muss Germany's Next Topmodel gucken. Ich hab gestern gesagt, auf die Fresse. Ja, so, würde ich sofort in die Eier treten. Ja. Egal, wem es ist. Halt die Fresse, du Arsch! Klatsch. Ja, so würde ich auch mal machen. Ja. So wird's aber... Ja, wie gesagt, das ist das Gerät für Pantoffelhänden. Ja, Schatz, ich setze mich in die Ecke, ist kein Problem. So weit kommt's noch. Hey, geh mal nach links, wenn man mit dem Headset da sitzt und gerade online spielt. Das man darf sich auch nicht zu laut erschrecken oder freuen. Genau. Aber das ist krass. Das ist echt hart. Also ich muss sagen, okay, das ist blöd. Aber da sieht man natürlich, da haben Nintendo bewusst einige Sachen offen gelassen in der Konferenz, damit eben nicht diese negativen Geschichten mit dazukommen, dass sich alle freuen, du hast jetzt ein Tablet, du kannst da dein Fernsehbild drauf sehen, aber wenn du damit nicht mal den Raum verlassen kannst und was weiß ich, dann musst du vielleicht 15 Repeater wie beim WLAN dann kaufen, damit du da mal ein paar Meter weiter sein kannst, das wird dann nicht so spannend sein. Dass es keinen Multitouch hatte, das Display hatten wir ja gestern schon gesprochen, es soll eben nicht wie ein richtiges so iPad oder sowas sein, dass man mit den Fingern dann drauf gehen kann, sondern wirklich nur mit Stylus und Single Input und sowas dann dort haben. Ich habe mir nochmal die Zelda HD-Demo ein bisschen angeschaut. Die war ja auf dem Showfloor jetzt nochmal separat zu sehen. Sie hatten es ja kurz in der Pressekonferenz gezeigt. Diese Self-Running-Demo, die sah auf dem Showfloor erstaunlich gut aus. Also dafür, dass ich es nur für eine Handvoll Bilder dann dort gezeigt habe. Man konnte zwar auch, wenn es eine selbstablaufende Demo war, ein bisschen selbst verändern an der Grafik. Man konnte die Kamera bewegen, man konnte Tag- und Nachtwechsel, glaube ich, einschalten. Aber Nintendo hat auch wieder nochmal festgemacht, das ist natürlich kein Zelda HD-Spiel, was jetzt in Entwicklung ist, sondern eine Tech-Demo. Aber das ist ja auch für Wii. Ja, ist nicht für Wii U, oder? Nein, für Wii U. Da wird es noch genug Grund und Gelegenheit geben, sich lustig zu machen über den Namen. Aber das Zelda HD, was sie dort gezeigt haben, war eine Tech-Demo für die Wii U, und das eigentliche Zelda Skyward Sword hatten die ja vorher schon mal in dem neuen Trailer in diesem Medley gezeigt, womit sie die Pressekonferenz eröffnet haben. Also es sah cool aus, aber natürlich muss es nichts heißen, dass da jetzt ein Zelda-Spiel wirklich in Entwicklung ist. Wenn es so aussehen würde, ich würde mich freuen, aber damit können wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann, was weiß ich, 2014 rechnen. Ja, ist ja ein bisschen wie bei der PlayStation 3, haben wir gestern auch schon gesagt, bei der PlayStation 3-Demo von Final Fantasy 7. Genau. Ja. Wo die gleich allen den Mund wässrig machen. Genau, und dann kommt's nicht. Es kommt übrigens nichts. Ja, so Cocktease. Hä, PS3? Ja. Das war PS2. Nee, Final Fantasy 7, das ist doch eine Milliarde Jahre her. Ja, aber es war die PlayStation 3 Präsentation damals, wo sie eine Final Fantasy 7 Tech-Demo gezeigt haben, wie Final Fantasy 7 auf der PlayStation 3 aussehen könnte. Mhm. Also wirklich PS3? Also die haben... Diese blockige Japano... Ja, also das Render... Das war nicht PS3. Doch, das Render-Intro von dem PlayStation 1-Spiel haben sie quasi in Echtzeit dargestellt, damit sie die Power der PS3 zeigen. Also als die PS3 angekündigt wurde. Ach so, ich dachte, ihr meintet diese N64-Geschichte damals noch, als die absolute Sensation war. Das meinen wir nicht eben. Okay. Final Fantasy 7 kam PlayStation 9 97 raus, damals genau. Das Intro gerendert eben, und auch für heutige Verhältnisse sieht es natürlich hässlich aus, so wie es gerendert war, aber zum PS3-Release hat Square Enix sich nochmal hingesetzt und dieses Render-Intro in Echtzeitgrafik für die PS3 nachgestellt, was auch super aussah und so weiter, aber es existierte eben nur dieses zwei... Kein Witz, ich habe mir die PlayStation 3 damals in Hoffnung, dass das Ding irgendwann spielbar ist, auch, das war einer der Gründe, weshalb ich sie gekauft habe. Weil ich mir dachte, und jetzt bist du der größte PS3-Fan hier. Daher kommt der Hass. Okay, wir wissen, es sind repressive Gefühle, die bei dir da noch mitstecken. Angst und Abscheu bei dem Fanboy, was dazu kommt. Aber jetzt sag doch mal noch mal ganz kurz, ich habe es vermutlich gestern schon angerissen, aber ich habe ihn auch noch nicht gehört, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber was halten wir denn jetzt von der Wii U? Also mein persönlicher Konsens war eben dadurch, dass sich Nintendo so zurückgehalten hat, wirklich mit konkreten Infos und die wichtigen Fragen, die sie aufgeworfen haben, mit dem, was sie gezeigt haben, konnte ich nicht für mich so direkt sagen, bin ich jetzt enttäuscht oder freue ich mich, aber ich tendiere so jetzt nach dem der erste, sagen wir, Schock über die Sachen dann abgeflaut ist schon, ich tendiere in Richtung Enttäuschung, muss ich sagen. Also mich flasht das überhaupt nicht. Dieses ganze... Woran liegt es? An der eigentlichen Technik oder an den Spielen? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Es war vielleicht auch diese ganze Vorfreude in Anführungsstrichen, dass es eben hieß, Nintendo denkt jetzt wieder an die Core-Gamer und wird jetzt viele neue Spiele vorstellen und eine Konsole, die endlich mal HD-Grafik haben wird und so weiter und so fort, haben sie im Grunde ja auch in Teilen gemacht. Aber das ist verglichen jetzt mit der Wii, als sie vorgestellt wurde, wo du wenigstens wusstest, Motion Controls, okay, ich weiß, was ich da dran habe, fehlt mir hier irgendwie das klare Konzept oder sowas. Das ist so ein Mischmasch von Ideen mit Touchscreen-Tablet und dann kannst du den Screen aufnehmen und das. Das hat so wenig Führung irgendwie drin, dass ich nicht weiß, was am Ende daraus werden soll. Ich glaube, als Spieleentwickler würde ich jetzt auch erstmal verwirrt sein, was soll ich denn damit alles anstellen? Und ich habe keine Ahnung, was für wirklich geile Spiele darauf kommen werden können, einfach weil ich mir nicht vorstellen kann, wie gut alles funktionieren kann. Also ich bin ernüchtert momentan. Also ich muss zugeben, ich bin auch nicht geflasht. Also man muss sagen, also für mich zumindest war die Nintendo-Pressekonferenz auf jeden Fall die beste von den drei großen. Also die Microsoft-Konferenz fand ich persönlich wirklich ganz grauenvoll. Die war echt schlimm. Ich weiß nicht, wer die zu verantworten hat, aber die fand ich sehr, sehr, sehr, sehr schlapp. Die Kinder, echt. Die Sony-Konferenz fand ich kaum besser. Hat mich irgendwie auch echt nicht berührt. Und Nintendo, ich meine, die haben zumindest so für die größte Überraschung der Messe gesorgt. Also, dass die was zeigen würden, war ja eigentlich klar. Dass es dann diese Wii U-Kontrolleinheit sein würde, war nicht klar. Aber auf jeden Fall kann man sagen, die haben zumindest so die einzige Semi-Überraschung noch gebracht. Mhm. Aber also mich kickt's auch nicht wirklich. Zum einen, ich bin von der Technik nicht ganz überzeugt. Also ich weiß nicht, ob das so ein cooles Konzept ist, quasi das eigentliche Spiel oder Elemente eines Spiels auszulagern auf einen zweiten Bildschirm, wo du dann, also wenn ich mir vorstelle, dass du beim nächsten Zelda oder bei sonst einem Spiel dann auf diesem Screen deine Minimap hast oder dein Inventar. Mhm. Auf der einen Seite, prinzipiell denkt man erstmal, ist ja praktisch, dann geht mir irgendwie kein Teil des großen Screens verloren. Aber wenn ich mir denke, dass ich für jeden kleinen Abstecher ins Inventar oder auf die Map oder für jede Sonderfunktion erst einmal auf den anderen Screen gucken muss. Ich hatte den ja vielleicht auch nicht die ganze Zeit auf dem Schoß liegen. Mhm. Ich bewege mich ja manchmal ein bisschen, stehe mal auf, hol mir eine Cola. Dann lege ich ihn daneben, dann liegt er aber wieder auf der anderen Ecke des Tisches. Dann muss ich erst da wieder hingreifen und dann kann ich ins Inventar gucken. Also ich weiß nicht, ob das nicht sogar den Spielefluss ein bisschen behindert, statt ihn zu ermöglichen. Genau. Da sind viele Sachen, die Nintendo jetzt möglich gemacht hat, durch die Technik, wie sie ist, wie dann der Real-Life-Approach oder wie es dann in echt wirklich aussehen wird bei richtigen Spielen, wird sich erstmal zeigen müssen. Ich meine, ich denke jetzt die ganze Zeit dran zurück, dass Resident Evil für den Dreamcast, was rausgekommen ist, hat zum Beispiel ja auch grafische Elemente größtenteils weggemacht und dann konntest du auf der VMU deine Anzeige sehen, was mich total verwirrt hat, dass ich auf die Energieanzeige immer auf den Controller gucken muss, im Dunkeln. Okay, ja. bei der Wii U ist es ein bisschen anders, weil der Screen leuchtet, aber und gestern haben wir uns kurz unterhalten, einige Ideen würden damit sogar besser funktionieren, wenn du sowas hast wie ein Madden, so ein Footballspiel, wo du dann deine Spielzüge auf dem Tablet haben kannst, sodass die anderen Leute sehen im Multiplayer-Spiel nicht sehen. Da macht es Sinn. Das Problem ist aber, bei einem Multiplayer-Spiel, du hast ja, glaube ich, nur eine Einheit, die du an die Wii U schließen kannst, oder? Ja. Du kannst ja... Stimmt es jetzt, dass das Gerücht, ich habe jetzt noch nicht die offizielle Bestätigung gelesen, aber es geht halt jetzt rum. Also Nintendo hat sich wieder recht vage ausgedrückt. Die haben in ihrer ganzen Dokumentation bisher gesagt, die sind von einem Gerät ausgegangen, was man dort anschließen werden kann. Es macht technisch auch wahrscheinlich auch am ehesten Sinn, weil du einfach, stell dir vor, du hättest 4 von diesen Tablets und dann muss über WLAN 4-mal das Videobild dann gestreamt werden und so weiter. Die haben sich aber dann zurückgehalten zu sagen, dass es konkret nicht funktioniert. Ich denke mal, es könnte gegebenenfalls klappen, dass du da mehrere von den Tablets anschließen kannst. Nintendo hat es eben offiziell noch nicht gesagt. Wenn sie aber sagen, ja, wir machen jetzt ein Spiel, wo du 4 Tablets brauchst, dann klingt es für den normalen Käufer auch wieder, ich muss so ein Schweineviel Geld ausgeben, um diese Spiele spielen zu können, dass es gleich wieder abschreckend sein kann. Also Nintendo hat sich da bewusst zurückgehalten. Momentan ist der Stand noch, du kannst ein Gerät wohl anschließen und andere sind, man weiß es nicht. Ja. Ja. Aber wenn du wirklich nur ein Gerät anschließen kannst, dann bringt halt dieser Multiplayer-Modus, was wir angesprochen haben bei FIFA, auch nicht mehr viel. Ja, prügeln sich alle um das eine coole Teil. Ja. Oh, ich muss mit dem Scheißpad spielen, na toll. Ja. Das ist jetzt wie bei der Wii. Was? Genau, Wii SingStar. Gibst du dann jemandem das Mikro in die Hand sozusagen, ja, wenn er dann singen muss. Tablet in die Hand. Und zum Zweiten, ich weiß jetzt geht wieder die Nerd Rage los, aber mich kickt auch das gesamte Nintendo Lineup absolut überhaupt gar nicht. Also es gab ja keins eigentlich, ne? Naja, also klar, dass sie jetzt irgendwie am Zelda dafür arbeiten, ist klar. Es wird auch ein neues Mario geben und aber also weder Zelda noch Mario noch Kid Icarus oder Super Smash Bros. Das nächste, das ist irgendwie alles nett, aber ich finde es absolut nicht überraschend. Das ist irgendwie, die bedienen seit 10 Jahren dieselben Franchises. Das ist natürlich auch clever und die Spiele sind ja qualitativ auch sehr hochwertig. Aber mir fehlt so ein bisschen, immer wenn Nintendo irgendwas ankündigt, finde ich die Hardware und die Idee dahinter cool und echt innovativ und da kann sich sowohl Microsoft als Nintendo mal eine Scheibe abschneiden. Also ob das Konzept von der Wii U so funktioniert für uns alle Gamer, wird man sehen. Aber zumindest finde ich es geil, dass sie es einfach probieren und dass sie die Sache voranbringen. Das finde ich schon mal cool. Aber die eigentlichen Spiele dahinter, ey, nee, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Alter, aber mich kickt es halt einfach nicht mehr. So die Idee eines neuen Zelda, das ist schon so dermaßen vorprogrammiert. Also immer, wenn Nintendo irgendwas ankündigt, kannst du direkt die üblichen Verdächtigen aufzählen. Neues Mario, neues Zelda, jetzt gibt's ein Luigi's Mansion 2. Das ist irgendwie schon nett. Sind bestimmt auch alles nette Spiele, aber ganz im Ernst, also flippt da jetzt wirklich jemand aus und denkt, ey geil, Luigi's Mansion 2, das ist ja genau das, worauf ich seit 10 Jahren gewartet habe, weil ich den ersten Teil so cool fand. Endlich geht's wieder richtig rund bei Nintendo. Das Gefühl habe ich nicht, also hab ich gestern so gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe mich auch auf Luigi's Mansion 2 gefreut. Ja, aber echt, aber so richtig, aber, richtig, richtig. Ja, das ich bin nicht abgegangen wie du bei Halo 4. Aber ich glaube so, ey, nett. Aber wie du es halt gesagt hast. Also das meine ich meine klar, also Halo 4, das wird, da weiß ich auch, wie das wird. Und dass es angekündigt wurde, ist jetzt auch nicht so die ganz große Überraschung. Aber, also mir geht's bei Spielen seit ein paar Jahren eigentlich schon, geht es mir jetzt nicht mehr unbedingt darum, dass das Spiel an sich so dermaßen qualitativ hochwertig ist oder poliert oder dass es irgendwie das ganze Genre weitertreibt. Also zum Beispiel, das nächste Zelda ist vermutlich objektiv gesehen in großen Teilen ein besseres Spiel als das nächste Darksiders. Aber ich habe Darksiders gespielt, was irgendwie auch teilweise wirklich ein relativ billiger Zelda-Klon ist und mit den ganzen Labyrinthen und du findest Waffen, musst wieder backtracken und schließt dann neue Gänge frei und sowas. Aber allein das Ende von Darksiders, ich sag's jetzt einfach mal ganz kurz, damit ihr versteht, was ich meine. So, genau. Ich spoil jetzt, okay, kleine Spoilerwarnung, wer Darksiders 1 noch nicht gespielt hat, ich spoiler jetzt das Ende. Der große Endkampf halt, du wurdest verraten von den Mächten des Himmels, bla bla bla bla. Du bist quasi ein Ausgestoßener als Krieg. Alle jagen dich, sowohl die Herrscher des Himmels jagen dich, als auch die Herrscher der Hölle jagen dich. Und der letzte große Endboss sagt, ja, du stehst völlig alleine, was willst du machen? Du bist ganz alleine. Und dann guckt Krieg, die Hauptfigur aus dem ersten Teil, guckt so nach oben und da rasen gerade 3 Kometen auf die Erde und er sagt so, nein, nicht alleine. Und dann hört's auf. Und diesen Moment, den fand ich so geil, da hatte ich richtig Gänsehaut. Ich saß da zu Hause und hab geschrien so, fuck yeah, geil, Alter. Jetzt kommen die nächsten 3 Apokalypse. Reiter. Weißt du, und so ein Moment irgendwie, auch wenn das Spiel nicht cool ist, aber ich möchte irgendwie so wieder gekitzelt werden, so vom Gefühl her, vom Herz her. Irgendwas muss da sein, was mich richtig, richtig anmacht. Und das Gefühl habe ich bei Nintendo-Spielen jetzt echt schon länger nicht mehr. Also Mario Kart wird ein nettes Multiplayer-Ding. Zelda wird bestimmt auch cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich Zelda spiele, dass ich irgendwie ein euphorisches Glücksgefühl habe, wenn ich das erste Mal mein Holzschild gegen ein Metallschild austausche, weil ich das seit 10 Jahren in jedem Zelda-Spiel mache. Ja, das ist leider auch sehr, sehr nachvollziehbar eben dadurch, dass Nintendo wirklich sich, weil die so viel Erfolg damit haben, in den Franchises dann drin bewegt, wie Mario Kart, wie Mario Jump'n'Runs, wie Zelda und so weiter. Und vor allem darüber hinaus, dass sie sich technisch, also mit Ausnahme jetzt von den ganz neuen Wii U-Spielen, die kommen, von denen eigentlich außer Zelda noch nichts potenziell gezeigt wurde, alle sehen auch noch gleich aus. Also das Mario Kart, was die jetzt gezeigt haben, ja, ist genauso aus. Ich hätte es nicht unterscheiden können. Es könnte das Wii Mario Kart, es könnte das DS oder 3DS Mario Kart sein. Ich weiß nicht, ob ich mich dann auf ein Spiel freuen kann, das dann gegebenenfalls marginal anders ist als das, was ich seit 10 Jahren schon vorgesetzt bekommen habe. Und wenn es sowas ist, da haben wir uns im Zelda-Podcast darüber ausgelassen und dann auch Schelte von den Zelda-Fans und so weiter bezogen. Aber echt, ich muss jetzt nicht mehr in Zelda spielen, wo ich 7 Stunden lang vorne ab erstmal lernen muss, wie ich mit dem Boomerang 3 Fackeln ausschalte. Ich will nicht wieder in so einem kleinen Dorf anfangen mit dem Holzschwert und dem Holzschild und erstmal angeln gehen, um mir Rupien zu verdienen, weil ich dann irgendwie davon einen Enterhaken kaufen kann oder so. Genau. Also bei den ganzen, die da sind, Nintendo hat kaum was außer diesen Sachen vorgestellt. Die hatten einige Sachen für Wii eigentlich im Petto gehabt. Sowas wie Pikmin 3 wurde jetzt unter der Hand gesagt, dass es für Wii U kommen wird und nicht mehr für die Wii selber. Es gab eine Handvoll Spiele, die sie auf dem Showfloor gezeigt haben. Das Wii-Angebot ist, was sie für den Rest des Jahres haben, auch eher bescheiden. Ein neues Kirby wurde gezeigt, was nicht mehr in diesem Epic-Jahren Faden- und Garn-Stil dann ist. Sah aber trotzdem gut aus. Neue Genre, Faden- und Garn-Spiele. Ja. Das Faden- und Garn-Spiel. Aber es sah ja gut aus, das neue Kirby. Es sah gut aus und es wird, ich könnte mir vorstellen, natürlich Kirby, so wie es klassisch ist, da es wieder 4 Spieler dann Multiplayer sein soll, auch ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich New Super Mario Brothers plus diverse Umsetzungen, Mystery Novel, irgendwas für Wii und sowas. Also da gab es echt spielemäßig so mager wie in diesem Jahr habe ich von Nintendo wenig was gesehen. Ne? Also normalerweise war immer irgendetwas dabei, wenn man vor 2 Jahren zurückdenkt, mit den Golden Sun und Kid Icarus und neues Metroid und solche Geschichten, die dargestellt sind. Da gab es gar nichts diesmal, gar nichts. Ja. Und auch neues Star Fox mit dieser Funktion, dass du jetzt quasi die Gesichter deiner Mitspieler... Ja, aber das ist ja das Star Fox, was sie vorgestellt haben. Die Funktion haben sie jetzt nochmal gezeigt. Und das interessiert mich auch nicht, dass ich meine die Kackfressen von den anderen dann sehe, die dann mit mir spielen. Ja, das gab es ja auch schon für den PC bei Arena Wars vor 6 Jahren. Also ich meine, das ist jetzt nicht das geilste Feature. So, naja. Es nimmt mir sogar eher noch Platz weg von der Sicht. So, dass ich die ganze Zeit die Kackfressen... Also die Idee finde ich schon nett, aber da hätte ich mir auch echt eher gewünscht, irgendwie... Nee, nicht mal ein neues Star Fox, weil ein neues Star Fox wäre wie bei Mario Kart einfach so das nächste Star Fox. Aber also ich finde, so langsam wird es bei Nintendo so ein bisschen schal. Also ich vermisse irgendwie echt mal den Mut. Zum Beispiel, ich habe mich ernsthaft über neues Pikmin gefreut. Neues Pikmin hätte ich richtig geil gefunden. Das wäre irgendwie auch jetzt nicht eine komplette Neuentwicklung, weil es ja schon 2 Pikmin-Teile gab, die auch sehr cool waren, die jetzt vielleicht nicht so zu den ganz großen Franchises gehören. Aber statt zum 100. Mal wirklich irgendwie Mario Kart und Zelda und noch ein Mario rauszugraben, warum nicht mal wie so ein bisschen gucken, was man sonst noch im Portfolio hat? Es ist seit 2 Jahren in Planung eben Pikmin 3 und bisher noch eben gar nichts gezeigt, nur die Meldung, dass es jetzt auf Wii U kommen wird. Wann, haben sie noch nicht gesagt. Aber ey, kann ich auch absolut beibehalten. Vor allem im Vorfeld, in den letzten Monaten hieß es auch, Miyamoto will unbedingt eine neue IP oder sowas machen, einen neuen Charakter bauen für Nintendo. Er hat ja, die letzten, die er gemacht hat, waren bezeichnenderweise die Pikmin vor fast 12, 13 Jahren. Und es sei denn, man will die Nintendogs und Wii Music und was auch immer er zwischendurch geschaffen hat, als oder die Miis als Charaktere bezeichnen. Aber Miyamoto hat selber angekündigt vorab, er will wieder einen neuen Charakter schaffen und das ist es eben, was Nintendo fehlt. Mario ist jetzt 25, 26 Jahre alt. Ich finde es irgendwie komisch, dass man sagt, okay, er will jetzt mal wieder einen neuen Charakter schaffen, so auf Zwang. Weißt du, was ich meine? So, er muss eigentlich. Er muss. Ne? So, eigentlich ist es seine verdammte Pflicht, endlich mal wieder einen Charakter zu erschaffen. So, was kam? Das ist Mario. Es ist wie so bei einem Musiker, der kann natürlich auf seine Hits immer dann spielen und Coverversionen bringen von seinem 85er-Album, was ja groß gelaufen ist, aber wenn er jetzt mit neuer Musik, mit neuen Sachen nicht wieder punkten kann, dann ja, hat er es nicht mehr so gut oder so richtig drauf. Oder? Ja, klar. Und, ich meine also, wenn man so argumentiert, dass der Erfolg einem recht gibt, dann machen sie ja absolut alles richtig seit ein paar Jahren. Obwohl die Wii-Umsätze sind auch ganz schön eingebrochen. Und ich habe gestern gelesen, irgendwie der Marktwert, der Aktienwert von Nintendo ist um 5 Punkte gefallen, nachdem sie die Wii U angekündigt haben. Also ja. Es gibt erstmal so ein paar Vorbehalte. Also ja, ich glaube, also abschließend dazu kann ich echt nur sagen, ich finde die Idee cool. Ich finde es sehr cool, dass das jemand macht. Ich finde es auch sehr sympathisch und ich glaube, sie machen es auch richtig. Die müssen ja auch wirtschaftlich denken und das ist ja am Ende des Tages ist ja doch nur ein Business. Von daher möchte ich gar nicht behaupten, dass ich das groß anders gemacht hätte. Aber für mich als irgendwie 31-jährigen Spieler, der seit 20 Jahren zockt, ich habe einfach nicht mehr dieses Kribbeln in den Fingern, wenn Nintendo neues Mario Kart oder Zelda oder Smash Bros. Ankündigt. Das, so langsam habe ich das Gefühl, ich habe es jetzt wirklich in absolut jeder Variante schon durchgespielt und es ist quasi nur eine Modifikation dessen, was ohnehin schon seit ein paar Jahren funktioniert. Das ist immer alles sehr gut, das ist poliert, das macht Spaß. Das manchmal, wie beim letzten Mario Galaxy, spielt es sich auch von selbst. Also weißt du, sie wollen wirklich keinen vergrätzen. Jeder soll da genug Spaß mit haben und wie auf so einer Welle des Glücks bis zum Ende getragen werden. Finde ich auch alles legitim und wer daran Spaß hat, voll in Ordnung. Aber ich sehe da keinen emotionalen Reiz drin. Das ist also für mich wirkt es ähnlich wie Gran Turismo. So Trant kann sich nichts Geiles vorstellen als das nächste Gran Turismo und fummelt da wochenlang an irgendwelchen Reifendruckeinstellungen rum und dem stehen wahrscheinlich die Haare vor Berge vor Ekstase, wenn der seine eigene Bestzeit um 2 Nanosekunden unterboten hat. Das kann ich genauso wenig nachvollziehen wie die extreme Freude auf das neue Zelda, weil man halt schon wieder eine Riesenspinne in irgendeinem Labyrinth dreimal auf den Hinterteil schlagen muss, damit sie dann zusammenbricht und man das nächste Triforce-Stück bekommt. Also Nee, ich glaube, ich bin einfach raus aus der Nummer. Für mich muss einfach mehr kommen. Das ist das Eingeständnis, was man sich als Gamer irgendwann einfach machen muss. Wir sind alle mit Nintendo aufgewachsen. Wir haben alle unsere schönen Erlebnisse dann mit den Spielen gehabt. Aber irgendwann muss man auch sagen, funktioniert es heute für mich so gut oder funktioniert es nicht mehr? Na, Kinder mögen auch die neuen Star Wars Filme, die sie dann mit Jar Jar Binks und so weiter gucken. Für mich läuft's. Ich habe gestern, lustigerweise, habe ich gestern nochmal alle 3 Reviews von Red Letter Media zu. Ja, man kann auch nicht aufhören dann, ne? Ey, die sind auch so gut. Das ist mit das Beste im Internet. Ich habe die, glaube ich, schon 6 Mal gesehen. Egal, hat damit nichts zu tun. Egal. Aber wo du es gerade sagst, Star Wars. Ja, aber das soll es, denke ich mal, zu Nintendo sein. Ich wollte eben nochmal kurz die Sachen, die nochmal offen standen, nochmal kurz zu sparen. Und wie gesagt, eine Handvoll Wii-Spiele noch gezeigt. Ich habe mich nochmal kurz schlau gemacht. Silent Hill HD hatten wir ja am ersten Tag nochmal drüber gequatscht. Das HD-Remake, was davon kommt. Ich habe es nochmal nachgecheckt. Momentan ist es tatsächlich nur für die PS3 angekündigt. Also Metal Gear Solid und Zone of the Enders, die HD-Collection sind für PS3 und Xbox und momentan, auch wenn es glaube ich noch nicht, also es kann immer noch für 360 angekündigt werden, aber bei Konami ist offiziell erstmal nur PS3 als Plattform eingetragen. Wer sich, also da schon mal die Vorbestellung losstellt, erstmal noch mal ein bisschen warten, mal gucken, vielleicht kommt da ja auf jeden Fall noch was. Eine weitere Info, die ich dazu noch gelesen habe, es wird neben der Grafik, die aufgewertet wird, auch die Sprachausgabe komplett neu gemacht, komplett neu eingesprochen, das Voice Acting, von den gleichen Leuten, die das Voice Acting der letzten paar Silent Hill Spiele gemacht haben, also unter anderem Mary Elizabeth McGlynn, die assistiert Hideo Kojima, sage ich schon, wie heißt er nochmal, der Akira Yamaoka, der Präsident der Futurist-Partei, die kümmert sich darum, um das neue Voice Acting, da wurde auch schon der Voice Actor von James Sunderland schon mal dazu geholt, also es wird auf jeden Fall etwas, was ich bei den alten Silent Hills immer vielleicht ein bisschen, das war das Einzige, wo ich gesagt hätte, da gibt es nochmal Potenzialbedarf, gab, ne? Weil das Voice-Acting war ein bisschen mal gut, mal weniger gut bei Silent Hill 2 und Silent Hill 3. Wobei ich zum zweiten Teil, ich meine, ich liebe auch Silent Hill 2, ich kann das eh nicht ganz objektiv beurteilen, ja, aber da fand ich es jetzt nicht so schlimm. Na, vielleicht hat man sich auch einfach dran gewöhnt. Man hat sich, glaube ich, dran gewöhnt, aber auf jeden Fall, wenn die schon die Leute dazu holen und da noch ein bisschen... Aren't you Maria? I am, if you want me to be. Genau. Spitze. What? Ich freue mich aber echt, und natürlich, weil es irgendjemand angemerkt hat, natürlich werde ich es dann auch auf der PS3 zocken. Also es ist ja... Nein, du bist doch ein Fanboy, das geht doch nicht. Ja, genau. Nee, ich bin der Fanboy. Das stimmt, ja, Chris ist der Fanboy. Ihr seid Chris, beides. Achso, wir sind beide Fanboys. Ihr seid beide Fanboys. Ich hab's in den Comments gelesen, ihr seid Fanboys. Ja, ganz, ganz krasse Fanboys. Nee, ja, aber ich meine. Wolf, denkst du nicht an meine Gefühle, wenn du sagst, wenn du sagst, du findest Xbox gut, heißt es, ich bin scheiße. So ist es. Das ist ja auch so eine Sache, als wäre das irgendwie verwerflich, zumindest momentan ein System zu präferieren, weil es einfach stabiler läuft, nicht permanent gehackt wird und da einfach Spiele drauf erscheinen, auf die ich persönlich mehr Bock habe als jetzt irgendwie andere. Und auch vor allem zu akzeptieren, wenn dir das gefällt, das heißt ja nicht, dass ich scheiße bin oder du mich schlecht findest. Ja, naja, also, doch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Aber selbst wenn du mich scheiße findest, es wäre mir Wumpe. Ja, eben. Es ist doch völlig egal. Nein, eben, also natürlich, natürlich werde ich dann auch die Silent Hill HD Collection auf der PS3 zocken, und zwar mit Freude. Nochmal wegpusten, so die Staubschicht drüber über der PS3. Ja, genau. Das Online-Kabel wieder anschließen und gucken, ob es überhaupt geht oder nicht. Ja, und sich freuen doch, wie leise die Konsole eigentlich ist. Auf jeden Fall. Nee, das nochmal, weil der Punkt noch kurz offen stand. Neben den ganzen Sachen auf den Konferenzen haben die Publisher natürlich diverse andere Spiele vorgestellt. Ich habe eine Handvoll aufgeschrieben. Ich weiß nicht, inwiefern ihr dann sowieso dann im Umfeld, wo ihr die ganzen Blog-Einträge da hier macht, wahrscheinlich euch eh damit beschäftigt habt. Aber ein paar sind mir ins Auge gefallen. The Darkness 2. Yeah! Ja, The Darkness 2 habe ich auf Game Trailers eine längere Präsentation des Entwicklers dort gesehen. Das in der Bar, genau, ja, genau. Ich glaube, über Darkness 1 sollten wir nicht so ins Detail gehen, weil es auf den Index steht. Aber Teil 2, ja, steht es doch, oder? Ja. Ja, dementsprechend sagen wir nicht, ob es gut ist oder schlecht, das sagen wir gar nicht drüber aus. Ganz Teil 2 hatte auf jeden Fall, ich fand es recht beeindruckend, muss ich sagen, das, was ich dort also gesehen habe. Also ich fand es auch cool, man muss echt ein bisschen aufpassen. Ja. Also die grafische Neuausrichtung, dieses leicht comichafte Cell-Shading-artige, der neue Grafikstil. Erst war ich ein bisschen skeptisch. Ich bin jetzt nicht so ein ganz großer Cell-Shading-Fan. Irgendwie, es gab mal vor 10 Jahren oder was die Hochphase, wo alles Cell-Shading sein Es musste alles Cell-Shading sein, ja. So 13 war geil. Jet Set Radio. Hat mich ein bisschen dran erinnert von der Farbgebung, muss ich sagen. Genau, als 13. Das waren ja auch coole Spiele, aber es war so ein bisschen so wie die Stealth-Phase. Irgendwann hat man es einfach über. So, man konnte das Wort Cell-Shading schon nicht mehr hören. Das war so der Shit. Und jetzt kam das wieder und ich war erstmal ein bisschen skeptisch, weil Darkness, ja, also natürlich auch von der Comic-Vorlage her, war natürlich sehr, sehr düster und dunkel und brutal und ich war mir nicht ganz sicher, ob es dazu passt. Jetzt, wo ich die Trailer gesehen habe, fand ich aber, das passt durchaus. Ich finde, die haben dann einen sehr coolen, in sich stimmigen, homogenen Grafikstil geschaffen. Extrem brutal, was natürlich auch zu Darkness sehr gut passt. Ich habe aber so ein bisschen die leise Befürchtung, dass sie sich zu sehr darauf konzentrieren, dass man seine Gegner möglichst cool und reißerisch und brutal zerfetzen kann. Also es ist natürlich ein Element, was sehr, sehr im Vordergrund steht und es kann vielleicht bei Entwicklern, die dann sagen können, ach, wir können kaschieren jede Menge damit, dann wird darauf fokussiert und dann weniger auf das Spiel oder Leveldesign selbst, so dass du irgendwann der Gewalt auch überdrüssig sein könntest. Also die Gefahr besteht natürlich, das habe ich mir auch gedacht. Also bei dem Vorgängerteil ging es wirklich sehr stark auch um die eigentliche Atmosphäre und eben um die Story, und die wurde auch über die Atmosphäre transportiert. Und also wie gesagt, ich fürchte, dass sie beim zweiten Teil sich ein bisschen zu sehr darauf konzentrieren, möglichst krasse, abgefahrene, comic-mäßig übertriebene Splatter-Sequenzen zu machen und weniger dahin gehen, wo auch die Comics hingegangen sind und die Geschichte dadurch zu erzählen. Also ich bin da noch ein ganz kleines bisschen skeptisch. Ich befürchte so eine Michael Bayisierung, alles größer und brutaler und jetzt ist es richtig geil. Aber ja, nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also Darkness 2 hat auf jeden Fall Potenzial, möchte ich sagen. Und wieder die Stimme von Mike Patton, der die Darkness spricht, das ist schon cool. Jackie. Schon sehr, sehr, sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Also atmosphärisch wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Mal sehen, wie das Spiel dann... Mal sehen, wie das Spiel selber wird. Eine andere Sache? Oder möchtest du noch was zu Darkness sagen? Nee, ich freue mich. Sehr gut. Also ich hätte genau das Gleiche gesagt wie Wolf, dass ich Angst habe, dass es, wie Wolf es ausgedrückt hat, Michael Bayisiert wird. dass es einfach nur noch um Gewalt geht. Und darum, weil ich eben die Comics ich bin eher über die Comics irgendwie dazugekommen zu dem Franchise. Mhm. Und da geht es halt viel um Geschichte einfach und um Atmosphäre, halt wie du gesagt hast, dass das düster und dunkel ist und ja. Das die müssen übrigens den Punkt aufgreifen im nächsten Darkness, dass Jackie Estacado, der Träger der Darkness, nie Sex haben kann. Wenn ich mich richtig erinnere, war das. Weißt du schon, wie das Finale aussieht? Der ganz große. Nee, weil die Darkness ist ja in ihm und sobald er die weitergibt, stirbt er. Also wenn quasi die Darkness. Ja. Das ist wie der Stachel einer Das ist ja ungefähr wie bei Buffy und Angel, aber das will ich ja gar nicht jetzt erzählen. Wollen wir nicht über Buffy reden. Und auf jeden Fall. Und es besteht die Gefahr, dass er beim Geschlechtsverkehr dass er die schwarze Ladung ablässt, anstatt die. Genau, quasi. Also wie genau Scheiße. Das erklärt wird, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall durfte er echt keinen Sex mehr haben aus Angst, dass er unbewussterweise die Darkness weitergibt und dadurch stirbt. Und das finde ich doch mal ein lustiges Element. Du müsstest die ganze Zeit so gecockteased werden im Spiel. Darfst aber nie mehr nehmen ins Bett. Achso, und dann da gibt es einen Knopf. Also Gegenentwurf von Dragon Age und Mass Effect, wo du quasi mit jedem ins Bett kannst. Ich stell mir ja gerade vor, das ist wahrscheinlich so, dass du so einen Knopf hast, mit dem du denk an deine Großmutter oder irgendwie sonst. Denk an was Asexuelles. Egal, das wollte ich jetzt nur mal einwerfen. Nee, aber das könnte ein echt interessantes Element sein, wie es dann, weil eine weitere Fortsetzung, die vor der E3 schon angekündigt wurde, aber jetzt nochmal mit dem Teaser gezeigt wird, leider kein Ingame, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, Hitman Absolution, das neue Hitman-Spiel. Neues Hitman-Spiel, ich weiß gar nicht, über welche Teile davon reden. Über alle eigentlich. Echt? Die sind ja, glaube ich, nicht auf dem Index. Nicht stimmt, die wurden nur geschnitten. Die wurden geschnitten hier in Deutschland. Also IO Interactive, die Hitman entwickeln, haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren waren sie mit Ken & Lynch beschäftigt. Über die Teile kann man, glaube ich, halten, was man will. Die sind doch sehr umstritten. Speziell der zweite Teil von Ken & Lynch dann. Also, der hat ganz schön gesackt. Sagen wir mal, wie es ist. Ken & Lynch 2 war das mieseste Spiel, das ich im letzten Jahr... War es im letzten Jahr? Ich glaube... Das war im letzten Jahr, ja. Das war letztes Jahr. War September oder sowas, ja. Das mieseste Spiel, das ich im letzten Jahr gespielt habe, obwohl ich die Charaktere über alles liebe. Ja, die Charaktere sind geil. Also ich liebe die Charaktere über alles. So, die könnten ein Rennspiel rausbringen und ich würde es eigentlich auch spielen. Weil die einfach so lustig. Gibt ja auch Achievements. Ja, gibt ja auch Achievements. Für meine Xbox 360. Nee, und Kopfüber in die Hölle. Bei IO Interactive, was wollte ich jetzt sagen? Bauen sie halt geile Charaktere und Hitman ist halt einer von diesen geilen Charakteren. Mhm. Den Film vergessen wir jetzt mal, so alle, ja, was es dazu gab. Vergesst den Film, absolut, ja. Und Hitman 5, das CGI-Ding sah auch echt gut aus. Ja, also es war ja eh nur so ein Mood-Trailer, so um die Stimmung zu setzen, weil inhaltlich, wenn wir eh sehen, wie das letzte Hitman 4 kam ja auch schon zum Anfang der Xbox und PS3-Ära. 2006 irgendwie sowas. Und seitdem war eben IO beschäftigt mit Ken & Lynch, mit, ich glaube, Mini-Ninjas hatten sie auch noch gemacht. Also ich bin damals zur Entwicklung von Ken & Lynch 1 bei denen im Studio gewesen, aber da war auch kein Anzeichen, außer den großen Hitman-Figuren, die überall rumstanden. Die haben sich also lange, lange Zeit gelassen, um wieder zurückzukehren zu dem Franchise, was sie eigentlich groß und was sie auch sehr gut gemacht hat und eben so ein Erlebnis wie Hitman als Stealth-Spieler an sich und solche Action-Adventure, wie du es nennen willst, hast du natürlich gehabt, aber Hitman hatte immer so ein doch besonderes Element. Die hatten echt gute Level dort gebaut, gute Situationen aufgestellt und im besten Fall warst du eben, wenn du ein guter Hitman warst, hast du nur einen Kill gehabt pro Level und nicht dieses übliche, ich töte 300 Leute drumherum, um das zu machen. Ich vermisse es ein bisschen bei aktuellen Spielen, da freue ich mich wieder drauf, wenn Hitman 5 dann kommen wird. Dass es dann gut und spannend wird. Ich habe Hitman nie gespielt, muss ich zugeben, aber ich freue mich auch echt auf den neuen Teil. Also der Trailer sah sehr cool aus und generell habe ich Lust, mal diese Serie kennenzulernen. Also wenn er gut ist, bin ich absolut an Bord. Ich hoffe mir von so einem Spiel wie Hitman, dass du wirklich, sagen wir gleich mal, 6, 7, 8 verschiedene Lösungsmöglichkeiten hast, wie du dein Zielobjekt ausschaltest. Also, das ist das, was Hitman ausmacht eigentlich. Ich hoffe wirklich, dass es mehr ist als, okay, also entweder ich schieße ihm von hinten eine Kugel in den Kopf, oder ich schieße von vorne eine Kugel in den Kopf, so im Prinzip. Also ich möchte wirklich, dass du quasi eine Situation hast und dir dann ganz frei und selbstständig überlegen kannst, wie du da am besten hinkommst und dann auch wieder weg. Also das finde ich echt cool, ähnlich wie bei, Achtung, ist jetzt vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber zum Beispiel bei Halo, ich weiß, das finde ich anders schon, aber bei Halo hast du auch oft so große Gefechte, so quasi eine Prüfungssituation, die du dann bestehen musst, um weiterzukommen. Und da hast du wirklich unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie du da rangehst. Also du kannst, ich will jetzt nicht so lange über Halo reden, so als Vergleich, du kannst halt irgendwie einfach nach vorne rennen, du kannst dich irgendwie verschanzen, du kannst auf deine Teamkameraden hoffen, du kannst dir von irgendwo noch ein Fahrgerät schnappen und damit die Gegner überfahren, du kannst ein Flugzeug abstürzen lassen in der Hoffnung, dass das Gegner erschlägt. Also du kannst quasi jedes Gefecht auf 5, 6 verschiedene Arten gewinnen, die extrem lustig auch sind. Und deswegen, glaube ich, spielen so viele Leute noch Halo, weil jeder immer so sein eigenes kleines Abenteuer da erlebt. Und sowas hoffe ich mir auch vom Spiel wie Hitman, dass du quasi, also wenn wir beide, Gregor, dann Hitman durchgespielt haben, dass wir uns echt erzählen können, ach Alter, so hast du das gemacht, ey krass, auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen, nee, ich bin durch den Keller gegangen und du hast dich aber von oben abgeseilt, weißt du, sowas erhoffe ich mir von Hitman und wenn das so wird, dann freue ich mich extrem drauf und das glaube ich wird ziemlich cool. Im besten Fall sollte das so sein, man sollte eben jetzt Kanan Lynch zwar nicht unbedingt als Indikator nehmen für die Qualität, oh Gott, die dann Hitman nicht, dass haben sie, wird. Ich hoffe nicht, dass das bei Hitman quasi die eigentlich Stealth-Kills nur so der Aufhänger sind dafür, dass du am Ende ja doch nur dich verschanzt und alles niederballerst und dann rausrennst. Ich fände es schon sehr lustig, wenn die so selbstreferenziell wären, dass man Kanan Lynch umbringen muss dann mit dem Hitman oder sowas. Aber das ist jetzt die Spekulation. Das wäre vielleicht zu mutig. Aber würden sie es schaffen? Also würde der Hitman es schaffen? Ja, ach, er hat nur eine Fleischwunde, er hat ihn nur einmal in den Kopf geschossen. Also richtig kann er dann clever wieder sind Kanan Lynch jetzt noch nicht. Nee, nicht wirklich. Nicht die hellsten. Wer weiß, aber gut, Kanan Lynch muss ja aufrechterhalten werden, weil der Film kommt ja. Wie war das, Jamie Foxx? Jamie Foxx. Als Lynch. Ja, aber das glaube ich auch erst, wenn ich wie sehe. Wie der mit Halbglatze aussieht, bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir mal. Ja, aber Hitman Absolution, ein Ding, auf das ich mich besonders sehr freue, was wir hatten uns ein bisschen über das schon drüber ausgelassen, es gab wieder einen kleinen Trailer dazu, aber natürlich das Spiel, glaube ich, auf das wir uns im letzten Jahr sehr, sehr freuen, Bioshock Infinite, wurde jetzt nochmal gezeigt. Ich habe kurz nochmal mit Uke gequatscht, der in L.A. ja gerade ist mit Ede zusammen. Die haben eine halbe Stunde Interview mit Ken Levine gemacht zu Bioshock Infinite. Hatte ich auch schon mal, da war ich betrunken. Genau, da war's, ja, genau, und er glaube ich in New auch, York. Oder nicht? In New York. Es war relativ spät am Abend und wir waren, glaube ich, beide ein bisschen angebrütet, als wir dieses Interview geführt haben. War aber lustig, ist ein netter Typ, sehr cooler Mann. Hm, ja. Ich habe übrigens, wir stehen auch in ständigem Kontakt mit Uke, Gregor und, wer ist der sonst noch? Ach, Gunnar, genau. Uke, Gunnar. Nicht Gregor, Gunnar wollte ich sagen, genau, deswegen, das hat mich jetzt selbst rausgebracht. Und auf jeden Fall meinten alle einhellig, die bei der Präsentation dabei waren, die konnten es gar nicht glauben. Also die meinten, wenn das fertige Spiel ist, was sie gesehen haben, dann wird es die absolute Oberbombe. Also Eddie hat gesagt, das ist wie ein Traum. Also wenn so das fertige Spiel wirklich aussieht und sich spielt und sich anfühlt, wäre das absolut traumhaft. Und ich bin extrem geil drauf, muss ich sagen. Also spätestens jetzt, wo meine lieben Kollegen selbst schon mal gesehen haben, wie es in Action aussieht, glaube ich, erwartet uns hier die nächste Megabombe. Warst du auf der Gamescom bei der Präsentation damals? Von Bioshock? Nee. Okay, ich habe die Präsentation damals gesehen. Hast du sie auch gesehen, Gregor? Nee, aber ich weiß, jeder, der da reingegangen ist und rausgegangen ist, hat gesagt, ey, hast du es gesehen, hast du es gesehen? Also, ja, also es war eigentlich so das Gesprächsthema für den Tag, wo ich es gesehen habe. Und damals meinten sie, dass sie noch sehr, sehr an der Grafik arbeiten wollen und sowas. Und es war da schon wahrscheinlich das schönste Spiel, das ich bis dato gesehen habe. Und es hatte alles. Es hatte Action. Wir konnten eine Zeit lang nicht glauben, dass er wirklich selbst spielt. Ja, das meinten die auch aus L.A. Ja, also wir dachten, okay, das ist ein geiles Video, aber wann geht's denn los? Und dann hat er gesagt, jetzt gucken wir mal nach links. Und jetzt, nach links. Und dann, weißt, so hat er gezeigt, dass er wirklich spielt. Und es gab halt alles, was geiles. Alles, was geiles ist. Heute bei Bioshock Infinite. Und daran sieht man auch, dass Grafik halt doch nicht ganz unwichtig ist. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie so eine Welt zu etablieren, die jetzt mit unserer nicht unbedingt deckungsgleich ist. Also wenn du bei Bioshock Infinite in irgendwelchen Luftstädten rumrennst und dich mit so Gondelzügen von einer Stadt zur anderen fahren lässt. Ja, aber genau, es sah so gut aus, aber das muss auch gut aussehen, sonst kaufst du diese ganze Welt gar nicht ab. Also das ist, natürlich ist Grafik nicht alles und das eigentliche Spiel dahinter muss natürlich auch gut sein, aber das ist auch so ein bisschen so hipstermäßig anti-Mainstream zu behaupten, dass die Grafik überhaupt gar nicht wichtig ist. Genau, also manche Genres und wenn es jetzt so Action-Adventure oder Shooter oder sowas in der Form sind, da ist Grafik ein sehr, sehr wichtiges Element von dem Spielspaß. Battlefield 3, das Wichtigste, aber verdammt ein sehr wichtiges. Wenn Battlefield 3 so aussehen würde wie Conduit 2, dann würde es, obwohl die Engine und der Rest dann passen würde, würde ich es trotzdem nicht spielen. Außer im Competitive-Level, ich weiß, wenn einige Leute dann die Grafik abschalten und im Multiplayer dann gut drauf zu sein. Für mich gehört das dann auch dazu, ein Bioshock muss Stimmung setzen, Atmosphäre setzen. Das hat es mit den ersten beiden Teilen hat einen großen Teil ausgemacht, dass du da Rapture hattest mit dem Design, mit den Referenzen und Bioshock Infinite wird nicht nur spielerisch, sondern eben auch durch das Design und durch das Visuelle sehr, sehr viel gewinnen und tragen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum alle so geflasht sind davon. Aber es ist so ein krasser Unterschied einfach zwischen Rapture und der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese Luftstadt. Wie heißt die nochmal? Ach, weiß ich nicht mehr. Jetzt hab's gerade auch vergessen. Ja. Aber genau das Richtige. Also ich fand Bioshock 2... Geiler Cut einfach. So, genau. Sozusagen, okay, ey, wir könnten jetzt nochmal Bioshock irgendwie unter Wasser machen. Ja, exakt. Machen wir es? Machen wir es in den Wolken? Ja. So, wie abgefahren ist das? Und das, diese Transportschienen, die du angesprochen hast. Man muss sich das so vorstellen, man läuft quasi hin, so war es bei der Präsentation zumindest, und mit einem einfachen Tastendruck hakst du dich quasi ein. Mhm. Und Wir haben auch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, dass wir das damals gesehen haben. Naja, jetzt ist egal, jetzt ist eh Wunde. Und du hakst dich ein und da gab es auch Verfolgungsjagden auf diesen. Ja, auf davon habe ich gelesen. Oh, geil, ey. Auf diesen Strecken. Und super. Es war richtig krass. Du musstest einfach. Also es läuft fast wie von selbst. Er meinte halt, man kann zu bestimmten Situationen bestimmen, wo man hin will. Aber auch da überlegen sie noch, ob sie das Konzept ändern von diesen Verfolgungsjagden. Und da musst du halt, während du mit Tempo 200 über die Wolken in schwindelerregender Höhe, wirklich die Wolken fetzen an dir vorbei, Vögel fliegen vorbei, musst du irgendwie deinen Gegner anvisieren. Und es ist echt fantastisch. Also es lief flüssig. Der Sound war bombastisch. So, wir waren in einem Kino, das auch halt wirklich schön eingerichtet war. Mhm. In einem kleinen Kinosaal mit 15, 20 Leuten und der Sound war geil, die Grafik war geil und ich bin echt kein großer Bioshock-Liebhaber, muss ich dazu sagen. Also ich fand's, ich kann verstehen, dass Leute darauf abfahren, ebenso wie ich verstehen kann, dass jemand auf die Epoche zum Beispiel bei Assassin's Creed abfährt. Yeah. Mhm. Aber es war einfach nicht mein Ding. Richtig. So gay. Also ich hab's nee, ein Mädchenspiel. Ein Mädchenspiel, Assassin's Creed ist für mich immer noch ein Mädchenspiel. Ich kann aber verstehen, dass man auf die Epoche abfährt. Und bei Bioshock war es einfach so, ich hab's natürlich gespielt, einfach weil es auch mein Job ist, solche wichtigen Spiele zu spielen. Du musst dich informieren, einfach egal, ob es dir gefällt oder nicht. Ja. Und jetzt mit Bioshock Infinite ist es einfach so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich richtig Bock drauf, weil es einfach ist halt nicht wieder unter Wasser und es ist halt jetzt schön hell, weißt du, es ist alles schön hell und es geht ab. Punkt. Das wollte ich sagen. Ja. Ja. Also ich glaube, selbst Leute, die mit Bioshock damals nicht warm wurden, sollten sich Bioshock Infinite zumindest angucken, weil es glaube ich, zumindest was Bewegung und Grafik und auch vielleicht sogar Sound fast schon neue Maßstäbe setzen kann. Es ist auf jeden Fall die richtige Ausrichtung. Also dadurch, dass effektiv ist es ja eigentlich der zweite Teil von Bioshock, weil das, was wir als Bioshock 2 gesehen haben, war ja quasi ein Bonus-Game von dem anderen Entwicklerteam. Ja. Und du siehst, dass die Leute um Ken Levine drumherum eben Bioshock nicht definieren mit Unterwasser und Art Deco nur und sowas, sondern Bioshock ist ja ein bisschen was anderes, was sich durch den zweiten Teil definiert. Und wie der dritte Teil dann irgendwann aussehen könnte, das könnte wieder was komplett anderes sein. Und schon bist du dann umso geflasht, als wenn dann wieder Wolkenstadt Nummer 2 wäre zum Beispiel. Ja, wenn vielleicht du das Zweiter Weltkrieg. Wer weiß, oder Fünfter. Ne? Ja. Je nachdem, wo wir dann gerade angelangt sind. Aber das illegale Untergrundrennen, das wäre auch mal richtig cool. Ja, stell dir vor, man könnte die Autos pimpen. Oh, geil. Alter, abgefahren, kaufe ich, spiele ich. Und Big Daddy fährt Monster Truck, ist ja klar. Ja. Ne? Noch geiler wäre, wenn er so ein kleines Bobbycar hätte. Ja. Draußen. Ja. Es wurden neben Bioshock Infinite und natürlich, weil das war wirklich eines der größten und beeindruckendsten, auch hier mal wieder, wurden natürlich eine Menge andere Sachen gezeigt. Ein weiterführender Trailer zu dem Ding, was vor ein, zwei Jährchen dann angekündigt wurde und ich dem auch noch momentan immer noch ein bisschen skeptisch sehe, aber der Trailer hat mich wieder ein bisschen mehr zum Positiven überzeugt. Devil May Cry wurde nochmal jetzt mit dem 3-4 Minuten Trailer gezeigt. Habt ihr davon was gesehen bisher? Ey, habe ich noch nicht gesehen. Das neue Design von Dante, ich muss sagen, geht mir eigentlich relativ am Arsch vorbei. Also ich finde es ultra Panne, aber das ist halt irgendwie so ein Zeichen der Zeit. Also mein Problem mit Devil May Cry ist, dass es mich nicht interessiert. Ich habe das letzte, was ich gespielt habe, war Devil May Cry, war 4 dann, ne? Devil May Cry 4. Auf der 360 und PS3. Genau. Ja, 4. Alter, ohne Scheiß, da sind mir wirklich fast die Füße eingeschlafen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas Uninspiriertes und lahmarschiges gespielt habe, so aus dem Genre, dieses Geschnetzle. Also ich habe wirklich aufgehört, das muss noch ganz am Anfang gewesen sein, nach maximal 2 Stunden, in so einem riesigen Schloss, wo du wirklich von einem Raum in den anderen gehst, die meisten Räume sind unbelebt, ab und zu kommen Gegner. Ich bin dann zum Ende des Schlosses gegangen, habe da irgendwas bekommen, irgendeinen wichtigen Orb oder so einen Stein und musste dann allen Ernstes wieder zurück den ganzen Weg. Da habe ich ausgemacht, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Also für mich ist Devil May Cry, das fing echt sehr, sehr cool an. Also ich habe so eine gewisse Grundsympathie für die Serie immer gehabt. Ich fand das auch irgendwie cool. Aber als es dann zu cool wurde, als der Typ wirklich echt so ein absolut unantastbarer, super smarter, mit One-Linern um sich werfender, dickprängliger Megaheld wurde, da fand ich es dann komplett uninteressant. Und wirklich dazu kam, dass wie gesagt, den vierten Teil extrem lahm fand. Deswegen, vielleicht wird das nächste Devil May Cry die absolute Bombe, aber wenn es so wird, wie ich es gerade erwarte, dann glaube ich, kümmert es mich nicht. Es ist natürlich eine feine Linie, die gewandelt wird mit diesem übertrieben selbstsicheren Hauptcharakter. Das tendiert schon mehr in Richtung Parodie, wie es in den alten Spielen dann gewesen ist, dass du eben den super ultra coolen Typen dann dort spielst. Im aktuellen jetzt hier, ich meine, du hast das Design angesprochen, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Du hast immer noch den Emo-Dante sozusagen, wie man den dann bezeichnen will, mit seiner halbe Frisur hängt ins Gesicht mit rein und so weiter. Der hört bestimmt Fallout Boy. Vielleicht ist Fallout Boy auch auf dem Soundtrack drauf und Good Charlotte. Es wird sogar passen, ja. Ja. Was man innerhalb des Trailers gesehen hast, aber es hat wieder ein bisschen mehr an das klassische Devil May Cry erinnert, weil er konnte sich dann auch wieder in so einen weißhaarigen Dante dann so Super Saiyajin-mäßig wie bei Dragon Ball verwandeln und dann die übliche stylish Action oder wie sie das dann nennen, mit den Knarren hochhalten und Backslash und so weiter wieder halten. Gameplay-mäßig erhoffe ich mir ein bisschen mehr davon, auch wenn du das die alten Teile nicht gemocht hast. Jetzt ist ja Ninja Theory dran, also die Leute, die Heavenly Sword und Enslaved gemacht haben und programmieren das Ganze. Also es klingt auf jeden Fall, wenn das mit dem Stil noch halbwegs vernünftig dann einhergeht und entweder man sich daran gewöhnen kann oder die es nicht zu beknackt machen, glaube ich, vom Gameplay wird es auf jeden Fall ein bisschen spannender und interessanter werden, als wie du es in den bisherigen Devil May Cry dann gehabt hast. Und wer bisher skeptisch war, kann sich, glaube ich, den Trailer gerne angucken, wird dann bei den üblichen Verdächtigen dann da drauf stoßen. Da muss ich übrigens mal nachhaken. Ich rate jedem dringendst und lege ihm mit Nachdruck ans Herz, Enslaved mal zu spielen, wo du es gerade gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich, also wenn man mal wirklich mustergültig sehen möchte, wie man die Beziehung zwischen zwei Charakteren in einem Videospiel darstellt, nämlich einer gut gebauten Frau und einem muskulösen Mann, wo in jedem anderen Spiel nach zwei Levels klar ist, worauf das hinausläuft, so knickknack. Da kann ich wirklich nur jedem raten, Enslaved zu spielen, weil das kommt so dermaßen geil rüber, diese Dynamik zwischen Charakteren und was, wenn die sich nur ins Gesicht gucken, was zwischen denen abgeht, ohne dass sie zu plump werden. Ach, guck mal, ey, die landen doch zusammen irgendwie in der Kiste. Kleiner Einschub nur, also wenn ihr Enslaved im Regal habt, aber noch nicht reingemacht habt, tut es, und wenn ihr es irgendwo für einen schmalen Euro seht, dann auf jeden Fall zugreifen, das ist ein sehr, sehr feines Spiel. Jeder, der über Kreditkarte oder PayPal aus England bestellen kann, es kostet gleich momentan dort 9 Pfund. Echt? Ja, also man kriegt Enslaved nachgekauft, und das ist auch ein Grund eben, weil du es nochmal so festgehalten hast, warum ich doch eher positiv den Devil May Cry gegenüber sehe. Enslaved ist ein richtiger Geheimtipp eben letztes Jahr gewesen. Ein richtig, richtig gutes Spiel auf jeden Fall. Also wenn sie davon so ein bisschen von der Fingerfertigkeit, was das eigentliche Storytelling und das Charakterdesign und die Motivation dahinter, wenn sie das auch in den neuen Devil May Cry Teil bringen, dann habe ich damit absolut kein Problem. Dann kann das richtig cool werden. Mhm. Neben Devil May Cry wurde natürlich auch noch weiter anderes Zeug vorgestellt. Darüber glaube ich, brauchen wir uns nicht so extrem dann auslassen. Ein paar Prügelkampfspiele wurden dann noch mal ein bisschen im Detail gezeigt. Soul Calibur 5. Ich finde Soul Calibur ja gut. Ja. Ich finde Soul Calibur immer noch gut. Soul Calibur war für mich, ich habe bis zum Dreier gespielt, den Vierer habe ich zuletzt noch mal ein bisschen ausprobiert. Der ist leider dann in der Zeit dann abgelaufen, wo ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Aber der Vierer war der letzte. Vierer war mit der letzte Yoda mit Darth Vader. Und alles, was drumherum gelaufen wird. Der neue, ich habe mir dann Präsentationsvideo angeschaut von dem Teil, wird, ich glaube, nimmt ein bisschen Anleihen an die neuere Generation von Fightern, so wie Street Fighter oder sowas, dass du das Tempo wesentlich dann angezogen bekommen wirst bei dem Spiel. Ich weiß, Soul Calibur 4 war mir ein bisschen träge, wo ich es dann probiert habe. Es ist schon, du konntest kaum richtig springen, du hast irgendwie so Ausweichtasten gehabt und es hatte eher so ein gemächliches Tempo in dem Vierer gehabt. Und der Fünfer scheint die Schiene, die Soul Calibur dann weiterfährt mit sehr detaillierten Kämpfern und auch schön, ich glaube, zu Soul Calibur 5 gibt es dann so ein Artwork, was die Evolution der Busengröße dann so zeigt zwischen den ganzen Spielen, die jetzt dann natürlich wieder ganz, ganz weit oben ist, da nochmal mit dazukommt. Ich freue mich schon auf Ivy. Mitten im größeren Game, vielleicht dann sogar in 3D nicht, aber Obwohl ich sagen muss, den Trailer, den allerersten zu Soul Calibur 5, den fand ich so dermaßen lahm. Der hat auch nichts gezeigt. Ja? Das war also auch der war wirklich, und wer ist jetzt der Sohn von Sophitia oder was? Oh Gott, ja, die hat zwei Kinder und ich glaube, ihr Sohn ist jetzt der dann dort kämpft. Also cool, jetzt schon mit Abstand der langweiligste Charakter aus dem gesamten Kämpferfeld. Ja, es ist normalerweise, wenn es dann Söhne sind von irgendwelchen bekannten Charakteren, mit Jin Kazama hat es ja ganz gut geklappt bei Tekken. Mal sehen, wie das jetzt werden wird bei Soul Calibur 5 und welche anderen Charaktere mit dort reinkommen. Und es wird auch, also natürlich sind bei Kampfspielen sind die Storys nicht wirklich wichtig und das ist immer absurd. Aber also dieses ewige, dass dieses Seelenschwert da durch Zeit und Raum reißt und seit Jahrhunderten, also langsam wird es echt selbst mir ein bisschen zu bescheuert. Also da könnte man irgendwie langsam auch mal was anderes bringen, als immer nur denselben Satz, Transcending Time in History. Ja. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel und nach wie vor mag ich das Spielprinzip und die Charaktere sind auch richtig schön bekloppt. Aber so was den Hintergrund angeht, so langsam könnte man da auch mal mit dem dicken Besen ran und gucken, was man davon rausschmeißt. Also so richtig cool ist das nämlich nicht mehr. Nee, das wirst du, glaube ich, sehen, wenn das Spiel dann da ist, ob sie da was dran gedreht haben oder nicht. Es wird auf jeden Fall ein bisschen was an der Spielemechanik und am Spieltempo dann gemacht für die Leute, die dann jetzt bei Street Fighter, also es sieht nicht aus wie Street Fighter, aber Street Fighter hat eben ein sehr, sehr schnelles und sehr fixes Gameplay, wo du dann auch wirklich in Sekundenbruchteilen agieren kannst um mit den besten Leuten online zusammen oder mithalten zu können. Ich hoffe, man kann wieder viel an seinen Kämpfern basteln. Das fand ich nämlich wirklich, sehr lustig im letzten Teil. Ich habe mich lange beschäftigt, dass du wirklich quasi dir deine ganz eigene Figur zusammen basteln kannst und Möglichkeiten quasi endlos sind. Das haben die echt ganz gut. Ich fand die Videos ganz geil, die es dazu gab. So von Hulk. Ja, über, stimmt. Weißt du, es gab halt jeden Charakter aus Devil May Cry und dann gab es Elvis und Barack Obama. Und was war schon cool. Sehr, sehr lustig. Ich freue mich absolut, mein absoluter Liebling ist Voldo. Ich stehe einfach zu der Maus. Ey, Voldo ist einfach der geilste, Alter. Ja. Yeah. Alter, du hast diesen riesigen... Ja, okay, ich geb dir die anderen. Ring, du bist auch wehtut. Eine Pussy, aber Assassin's Creed ist ein Mädchenspiel. Ja, aber... Du hast einen Ring, der wehtut. Auf jeden Fall, ey, wenn Voldo sein eigenes Spiel bekommen sollte, da sage ich auch, selbst wenn er im Rennspiel vorkommt, dann spiele ich das. Ja. Voldo ist einfach eine geile Sau. Voldo ist lustig. Voldo ist cooler als alle aus Tekken zusammen. Ja. Motion Capture Bondage Game oder sowas mit Voldo. Motion Capture Bondage Game, ja. Wird's dann dazu kommen. Okay, weiter, was haben wir noch? Aber Kampfspiele kommen jetzt sau viele... krasse raus, also mit Street Fighter vs. Tekken. Ja, da wollte ich darauf jetzt hin überleiten. Ja, aber ist mir egal. Und dann, nee, bitte. Okay. Nein, mach weiter. Ja, leite doch über. Nee, hast du doch schon gemacht. Jetzt hast du, genau. Go with the flow, Mann. Ja, dann halt mit Soul Calibur 5. Was jetzt noch fehlt, ist ein neues Street Fighter 5 im Prinzip. Aber das ist ja Street Fighter vs. Tekken vs. Ja, Street Fighter. Also so wie Street Fighter wird ja momentan das, wie Capcom es gerne macht, immer iteriert. Du hattest Super Street Fighter letztes Jahr, es kommt Super Duper Street Fighter, glaube ich, oder wie diese Arcade-Version. Ich glaube, es heißt Super Duper Street Fighter, ja. Ich fände es gut, wenn Super Duper Street Fighter heißen würde. Super Mega Hyper Turbo Championship Edition HD Remake 2. Und die sind gerade aktiv dabei, aber Street Fighter 4 funktioniert immer noch speziell für die Leute, die es dann online spielen. Ich glaube, von dem Street Fighter 5 sind wir noch, wenn überhaupt, Jahre entfernt. Dafür schlagen aber eben sowas wie Street Fighter vs. Tekken oder später Tekken vs. Street Fighter dann in die Bresche. Street Fighter vs. Tekken wurde nochmal jetzt auf dem Showfloor dort... Street Fighter Cross Tekken, ihr sprecht es falsch aus. Street Fighter Cross Tekken? Ja. Also gut, dann halt... Nee, Wolf hat recht, das heißt Cross, aber ich sag einfach Versus dazu. Street Fighter Cross Tekken sah auf jeden Fall... Traust dich doch nicht, ne? Ich trau mich nicht, ne? Ja, jetzt kann ich nicht absichtlich falsch dann einfach sagen, nachdem du mich korrigiert hast. Street Fighter Cross Tekken konnte man auf dem Showfloor dort spielen und was für mich interessant zu sehen war, es sah oberflächlich ja eigentlich genauso aus wie Street Fighter 4. Es scheint aber jetzt Elemente mit reinzunehmen von Marvel vs. Capcom und zwar also in Sachen Team-Modus. Marvel vs. Capcom ist ja spielerisch komplett anders als Street Fighter, das ist mehr so das Button-Masher-Game unter den 2D-Prüglern. Jetzt hast du, es wirkt ein bisschen wie so Tekken-Tag-Tournament eben jetzt, ne? Du hast zwei der Charaktere, die du zusammenhalten kannst, die dann on the fly ausgewechselt werden können und das in einem Street Fighter-Kontext irgendwie dann so zu verbauen, das fände ich wieder dann ganz interessant. Das könnte dann es interessanter machen, als Street Fighter mit Tekken-Charakteren nur zu haben. Da ist das Gameplay auch ein bisschen anders. Also da wird, glaube ich, auch für die Street Fighter-Gemeinde, die dem eigentlichen Spiel überdrüssig ist, auch genug drin sein, um sich diesem Spiel dann zu verschreiben. Jedenfalls bis dann das nächste angekündigt wird. Also ich warte ja auf ein Prügelspiel All versus All. Einfach so wirklich alle Kampffiguren aus den letzten 30 Jahren mal zusammengeworfen. Die müssen ihr gesamtes Geld auf den Tisch legen und alle Rechte kaufen und dann wirklich das größte, dickste Prügelspiel aller Zeiten auf den Tisch haben. So mach ich morgen. Capcom, Marvel, Street Fighter, Tekken, so alles, Soul Calibur, alle in ein Spiel. Wie geil das wäre. Müssen wir wahrscheinlich 10 Jahre lang programmieren und anpassen, damit die Kampfstile sich auch nicht zu sehr unterscheiden. Aber ey, das fände ich das Allergeilste. Ich finde auch diese Crossover-Geschichten immer ganz lustig. Also ich finde nicht alles so wahnsinnig interessant. Aber zum Beispiel allein von der Idee her fand ich Marvel vs. Capcom total geil. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand irgendwie Sachen zusammenführt, von denen man früher dachte, dass nie im Leben passiert das mal, dass du die in einem Spiel hast, so wie Mario und Sonic. So vor 20 Jahren wäre das noch völlig undenkbar gewesen. Also ich finde das immer ganz lustig. So Tekken Cross Street Fighter macht mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig an, aber prinzipiell, ja, wird bestimmt cool. Ich glaube, für die Prügelfans und ja, genau. Insbesondere nach dieser Wahnsinnspräsentation, die wir auf der Gamescom gesehen haben, haben wir hier im Blog online gehabt, sind wir alle dort drin gewesen. Kompletter Wahnsinn. Also ich glaube, die drauf abfahren werden, die werden richtig drauf abfahren, auf das Spiel, wenn es dann da rauskommt. Eine Sache, die bei der Sony-Konferenz vorgestellt wurde, die wir verpasst haben, die aber eigentlich auch sehr, sehr interessant ist, Dust 514, der Online-Shooter von CCP, das sind die Leute, die EVE Online gemacht haben, das, glaube ich, hardcoreste aller Hardcore-Online- ja, Online-Shoot-Rollenspiel-Weltraum-Simulations-Dingers, wie will man dann EVE Online bezeichnen am ehesten? Das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil es nichts Vergleichbares gibt dazu. Chris. Jetzt sag doch mal, du bist der große Online... Ja, aber ich habe EVE Online nie gezockt. Aber du hast dich ja informiert über EVE Online doch bestimmt als PC-Experte. Ich habe mich über Dust 514 informiert. Mhm. Man muss sagen, das soll man Probe spielen, wenn das rauskommt. Genre-Fans greifen zu, der Rest... Nein, Budi freut sich drauf. Also ich habe mich... Gestern war Budi hier, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich als alleine hier gearbeitet habe. Zu Recht. Budi war hier und meinte, dass das für ihn so der wichtigste oder interessanteste Titel der E3 sei. Könnt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, was, wie, okay, wer? Also EVE Online ist eines der wirklich auf ganz, ganz krass Hardcore-Leute ausgerichtete Online-Spiel, so eine Art Elite im Weltraum, wo du dann dein eigener Weltraumschiffskapitän sein kannst und Allianzen eingehst, und da gibt es echt ein riesiges Universum, wo große Verbände sich zusammengeschlossen haben. Ja, aber also ich meine, das ist das Neue. Das Neue wird dann sozusagen sein, Dust 514 wird ein First-Person-Shooter sein, im Stile von ein bisschen Battlefield oder Call of Duty oder sowas. Also visuell hat es mich eher an Halo erinnert, wo ich es gesehen habe. Was in diesem Online-Universum auf dem Planeten stattfindet, wo man normalerweise drumherum fliegt und das dann dort macht. Und du wirst also einen Online-Shooter haben, der dort auf diesem Planeten stattfindet, und wirst damit auch sogar mit den Ereignissen, die dort stattfinden, das andere EVE-Universum angeblich beeinflussen können mit dem Zeug, das was dort passiert. Das finde ich eine gute Idee. Also du führst dein Online-Multiplayer oder sowas dort in dem laufenden MMO-Spiel aus, nur eben auf einer anderen Ebene als das, was im Himmel dann dort abläuft. Und Ich glaube einfach so von dem Grundansatz, von der Idee her, hatten wir bisher sowas in der Form nicht. Ob das Spiel an sich was taugen wird oder gut sein wird, ich meine, Budi kann sich gut... Da werden sich die drei EVE-Online-Spieler freuen, die... dass sie ihre Welt chris@game1.de, eure Hasspost bitte nur dahin. Ja. Bitte auch Assassin's Creed Hasspost, ich würde es dann veröffentlichen. Ja, hab ich auch schon überlegt, müsst du eigentlich eine Kategorie machen, ne? So das Beste aus Hasspost. Ja, ey, das Beste aus Hasspost. Was meinst du, dass Eddie die ganze Zeit heißt bekommt? Heißt die nicht Readme, oder? Das Lustige ist, bei Hasspost oftmals ist es beleidigender für den, der es geschrieben hat, als für den, der es bekommt. Eigentlich wenn man es einfach ja mal so vorlesen oder in die Kamera halten würde, ich weiß nicht, auf wessen Kosten der Witz dann geht. Ja, ich kann auch jedem sagen, jeder, der mal so eine Hassmail oder so verfasst, bevor ihr auf Abschicken klickt, lest euch das noch einmal durch. Und nein, dann nein, du musst doch im Zornesrausch musst du einfach in die Tasten kotzen und sofort noch abschicken. Am besten noch dabei Bier trinken oder anderes Zeug. Chris hat gewonnen. Zitronenbuttermilch wahrscheinlich. Ja, Tequila Suicide. Tequila. Nee, das Five Van Four wurde für die PS3 und die Xbox nochmal vorgestellt. Okay, also ein Spiel, von dem wir alle keine wirklich große Ahnung haben. Keine Ahnung haben, aber natürlich... Okay, lass uns weiter drüber reden. Wir werden in den Comments von den CCP-Fans dann erschlagen werden. Angekündigt für die Xbox selber, wir haben es kurz, aber wir müssen auch nicht so groß drüber reden. Minecraft auf der 360. Ey, das finde ich geil. Aber das kommt auch für die Vita, habe ich jetzt gesehen. Kommt es auch für die Vita? Ja. Habe ich nur gelesen, ich habe es nicht verifiziert. Als habe ich, glaube ich, im Kommentarbereich bei uns gelesen. Ich fände es übrigens auch geil, wenn es auf PS3 erscheinen würde oder eben auf der Wii U. Ja, und das alle zusammen spielen können, das wäre geil. Genau, deswegen finde ich es geil. Nicht, weil es erstmal für die Xbox angekündigt wurde, dass jetzt hier nicht schon wieder Fanboy-Schreie kommen, sondern ich finde es einfach geil, dass so ein Spielprinzip, was auf dem PC zu Recht für Furore gesorgt hat, dass das quasi auf Konsolen portiert wird. Also genau, mein Wunsch ist eigentlich, dass es auf jedem System erscheint und sich quasi jeder Spieler mit jedem System permanent mit allen anderen vernetzen kann. Ja. Und diese Grabenkämpfe aufhören. Das finde ich geil. Dann sagen die PC-Spieler wieder, aber ich kann viel schneller klopfen als ihr, weil ich eine Maus habe. Ja, so. Gott, dann können sie halt viel schneller klopfen. Aber ich meine, also wem es darum geht, schneller zu klopfen, Chris, und du weißt, manchmal sollte man eher sanfter klopfen, um... Das weiß ich, nach all den Deadly Premonition-Stunden mit dir. Ja, genau, klopf mich sanft. Nein, aber deswegen freue ich mich, dass Minecraft auf Konsolen erscheint. Ich würde mir wünschen, dass es auf allen Konsolen erscheint, damit wir alle miteinander ein bisschen basteln und bauen und uns unsere Welten zeigen können. Aber sie haben gar nicht gesagt... Friede für alle, Leute. Sie haben gar nicht gesagt, also jetzt explizit bei der Xbox-Konferenz, ob es als Arcade-Titel kommt, quasi für 1200 Punkte, also für was weiß ich, 15€. So, davon gehe ich jetzt mal aus. Wie es ja auch im Prinzip bei der PC-Version ist. Also die werden es auch jetzt kaum als Vollpreistitel... Oder vielleicht kommt es ja auch kostenlos, wer weiß es. Nee. Das glaube ich ja nicht. Nie im Leben. Ey, selbst Limbo, ich habe mal nachgeguckt, selbst Limbo kostet immer noch 1200 Punkte. Ja. Punkte. Aber es war letztens im Angebot für 500. Ja, letztens war letztens. Nur wenn du Gold mitkriegst. Da habe ich dir eine SMS geschrieben, dass du es dir runterladen sollst. Wirklich? Ja. Ich kann mich nämlich dran erinnern, ich habe sie vermutlich sofort weggedrückt. Wir haben ein, zwei Tage vorher noch darüber geredet, dass du es gerne spielen würdest. Aber ja, aber da warst du, doch stimmt, aber da war es aber zu spät. Ach so. Da war es schon zu spät. War vielleicht nur eine Minute online. War das nicht der letzte Summer auf Arcade oder so? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich meine, also wenn Limbo noch 1200 Punkte kostet, werden die Minecraft auf keinen Fall umsonst raushauen. Die sind ja also total bescheuert. Was ist denn der normale Preis? 15 Dollar, glaube ich, oder? Wie viel für Minecraft rausgehen? Also es werden 1200 Punkte als XBLA-Titel sein. Und das Lustige ist, bei der Konferenz meinte der Xbox-Kerl, eines der erfolgreichsten Indie-Games des letzten Jahres. Und ich war so, Limbo 2, Limbo 2, komm schon, sag Limbo 2. Ich hab mitgekriegt. Wir saßen ja nebeneinander. Bist so ganz nervös geworden. Oh, Limbo 2, das wäre so geil. Das ist jetzt bei Activision in Entwicklung quasi. Und ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an Limbo 2 denke. Und war so, Limbo 2, Minecraft. Und dann, Aber auch cool. Aber auch cool, ja. Ja, das nehme ich. Und cool. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass es ähnlich, zumindest wie es bei Shadowrun war damals, dass zumindest die PC und die Xbox-Spieler dann zusammen spielen können, weil da ist ja noch die Verbindung mit Microsoft irgendwie. Und wenn Sony-Spieler oder PlayStation-Spieler und vielleicht noch Vita-Spieler und vielleicht auch Wii U-Spieler noch dabei sind, geil. Ja, umso besser, echt cool. Ja, genauso wie Sims Online, wenn da alle zusammen spielen könnten, wäre es halt vielleicht sogar geil. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe mich mit Minecraft noch nicht so beschäftigt, aber ich habe auch schon viele Videos gesehen. Ich habe ein Video gesehen vom Typen, der in Minecraft wirklich so einen Computer gebaut hat. Also in Minecraft hat er so eine riesige Installation gebaut, die dann wirklich Rechnungen lösen könnte. Der hat auf den Knopf gedrückt und dann auf der Anzeigetafel erschien dann so 3 plus 2 gleich 5. Das hat er in Minecraft gebaut. Der hat einen Computer in Minecraft gebaut. Das finde ich unglaublich krass. Ja. Und schon deswegen finde ich es total geil, dass dieses Spiel irgendwie weiter gespreadet wird. Ich fand es geil, dass sie einen Todesstern gebaut haben. Den Todesstern gebaut. Quasi in Originalgröße. Ey, aber wie viel Arbeit ins Detail muss in sowas fließen? Also solche Leute, ich weiß nicht, ob ich das total respektabel oder unglaublich creepy finden soll, wenn irgendjemand, auch in Kooperation mit anderen, aber trotzdem, wie viel 100 Stunden müssen da reingeflossen sein, bis du so einen Todesstern zusammengebaut hast? Oder dieses Star Trek, ich bin kein Star Trek. Also der jemand, Enterprise? Ich glaube, die Enterprise akkurat nachgebildet mit allen Räumlichkeiten nach der Blaupause, nach den Bauplänen oder sowas. Wirklich, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite what the fuck? Ja. Alter Schwede. Also wo kann man sich da bewerben? Bei uns dann höchstens. Ja, genau. Und wir sagen dann, kannst du Videoschnitt? Oh, schade. Ja, oh, schade. Naja, nächstes Jahr vielleicht. Aber besser so, als wenn die, was weiß ich, mit Eis am Stielhölzchen dann irgendwie die Bismarck nachbauen oder keine Ahnung. Ja, Das finde ich auch. Ich finde so Detailsachen finde ich geil. Wenn jemand sich für eine Sache so sehr interessiert, dass er wirklich seine fucking Freizeit so krass opfert, dass er 1000 Stunden aus Eisstiel, vor allem halt, kann das ganze Eis essen, vielleicht davor. Vielleicht mag er einfach nur Eis und das ist voll. Also hat er Zeit verschwendet und ist fett geworden in der Zeit. Ja, so wie ich. Astra. Weil die haben nur zwei, dankeschön. Deswegen haben wir dich ja auch genommen. Du hast uns den Kölner Dom aus Zahnstochern gezeigt. Ja. Neben Minecraft, XBLA, wenn es auf XBLA kommen wird, gehe ich dann davon aus, wurde ein anderes XBLA-Spiel angekündigt, auf das ich mich auch freue, auch für viele, dass das eines der spannendsten neben Limbo, Trials Evolution, neues Trials kommt offiziell für XBLA dieses Jahr. Das Lustige ist, ich habe es gelesen und war so, wow, geil, neues Trials, weil ich Trials, oder wir haben ja alle Trials mega genördet, bis auf Wolf. Ich nicht. Oder drei Typen haben ja auch andauernd irgendwelche Strecken gebaut, die man noch fahren kann. Und Trials HD habe ich stundenlang vorgesessen, um meine Bestzeiten zu brechen. Ich hoffe, dass sie bei Trials Evolution, dass sie da vernünftigen Online-Service noch bieten, dass man nicht nur die Highscore-Listen hat, sondern auch mal vernünftigen Online-Modus irgendwie, dass man direkt auf einer Strecke gegeneinander fahren kann, im Splitscreen oder sowas, was weiß ich. Und dass sie einfach diese Community-Ding und diesen Share-Gedanken von Tracks einfach noch ein bisschen weiterdenken und dass es ein stetiger Fluss wird, ihre Gedanken, die Community und sowas. Hast du Bilder gesehen? Das war meine eigentliche Frage. Ich wollte nämlich sagen, es gibt einen Trailer davon, aber der ist eine Minute lang und davon sind 55 Sekunden ein Logo, was sich dann entlang schiebt und dann siehst du einmal kurz abgefeuert ein paar Ingame-Szenen, dass du nicht wirklich... Apropos Logo, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz einhaken, ich weiß nicht, ob es auf deiner Liste steht, aber neues Contra. Da ging mir ja ein bisschen einer ab, wirklich. Neues Haben sie Contra. Eins angekündigt? Ist an mir vorübergegangen. Nee. Also es gab so einen Teaser-Trailer, wo man wirklich nur dieses C gesehen hat und dann ging es auch schon wieder vorbei. Das war genau so eine Art von Trailer, wie du ihn gerade beschrieben hast. Okay, sie sind zurück. Genau, sie sind zurück. Aber das finde ich richtig geil. Das letzte Contra hier, Hardcore Uprising, fand ich sehr, sehr cool. Und das davor, ich weiß nicht, ob es wirklich das davor war oder ob es dazwischen nochmal eins gab, aber das auf der PS2, das auch relativ klassische... Shattered Soldier, genau. Dieses klassische von der Seite mit so einem Pseudo-3D-Effekt in die Tiefe. Das war auch richtig, richtig geil. Das war wirklich eins der besten Oldschool-2D-Action-Spiele seit 10 Jahren. Und wenn sie in die Richtung wieder gehen, Super cool. Also freue ich mich extrem drauf. Contra, Baby. Ja, die letzten Spiele sind alle eben zum Glück in diese Sidescrolling-Richtung wieder gegangen, nachdem es diese komischen Ausflüge auf der PS1 gegeben hat. Shattered Soldier auf der PS2. Es gab Contra 4 für den Nintendo DS von WayForward halt Games gebaut. Von schräg oben, was war das denn nochmal? Ach, das war das, auch so ein Contra. Das waren zwischendurch drin Teile, die aber nicht wirklich, glaube ich, zählen. Also jetzt irgendwie. Spätestens mit Hardcore Uprising weiß man ja wieder, in welche Richtung allgemein die Serie geht. Und wenn es mal einen guten HD-Teil mit in dem Look dann gibt und was gemacht ist, würde, glaube ich, auch ganz cool sein. Stell dir mal vor, so ein HD-Super-Mega-Remake von Super Pro Protector. Oh. Am besten noch mit den Levels vom Mega-Drive Pro Protector auch noch reingeschmissen. Mit noch so dazu. Oder man bricht durch den Level durch und landet an einem Mega-Drive-Spiel oder irgendwie sowas. Ach, alter Schwede, ey. Das wären gute Sachen gewesen. Ich habe jede Menge Kleinscheiß hier stehen, über den wir, glaube ich, aber auch uns nicht aushalten. Ich muss mich kurz bei dir entschuldigen, Chris. Ich habe mir Medieval für die PS3 jetzt angeguckt. Es hat leider nichts mit dem Medieval zu tun. Wir haben gestern noch drüber geredet. Von der PlayStation 1. Wow. Es ist ein On-Rails Third-Person-Rumlauf Wii-Motion, will ich schon sagen. PlayStation Move Slasher. Oder sowas. Also sowas wie Fable of the Journey oder was? Ja, also du läufst, ich glaube, du bist wirklich nicht selbst rumgelaufen, sondern es war On-Rails, dass du durch ein Spukhaus gefahren bist und dann sind Skelette gekommen, die hast du dann mit Move dann aus so einer Ego-Perspektive dann weggeslashed. Ach, schade, wir haben uns nämlich gestern darüber unterhalten, dass wir auf der PlayStation 1 Medieval geliebt haben. Mhm. Wie hieß er nochmal? Sir Arthur? Sir Jankelord? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es halt ein total lustiges Spiel mit ganz viel schwarzem Humor und wir haben uns einfach gewünscht, dass es das neue Medieval in die Richtung geht und das ist was ganz anderes. Das enttäuscht mich gerade. Was mich nicht so enttäuscht, nur um darauf aufmerksam zu machen, ist das neue Rayman. Das ist Rayman Origins. Ich weiß, ihr wolltet nicht drüber reden, aber wir haben uns das gestern angeguckt. Grafik ist total stimmig. Sieht richtig, richtig, also für mich wirklich bezaubernd aus. Es ist Vier-Spieler-Koop. Es ist Vier-Spieler-Koop. Also ich habe bisher nur Vier-Spieler schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die beiden dann NPCs waren. Mhm. Aber bis zu 4 Spieler im Koop vielleicht. Und fantastische Gegner. Also das Charakterdesign ist so abgefahren und es ist ohne die Hasen. Ey, ja. Aber die kannst du jetzt treten und töten. Eigentlich habe ich absolut gar nichts gegen Rayman. So. Meinetwegen können da noch 100 Spiele. Ich mochte Rayman nie, aber ich find dieses Design so geil, dass ich mich jetzt richtig drauf freue. Das ist für mich eines der kleinen Highlights. So, wo ich sage, ach, das ist aber so toll. Ja, mein Problem ist, seit den Hasen kann ich Rayman nicht leiden, weil ich Rayman so ein bisschen für diese Hasen verantwortlich mache. Also ohne Rayman hätte es die Hasen nicht gegeben und ich hasse die Hasen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch gegenüber Rayman. Aber eigentlich im Prinzip habe ich nichts gegen Rayman. Ja. Wobei ich das Design von Rayman selbst ist halt auch wieder unter aller Kanone. Ja, ich find Rayman auch nicht geil, aber das Gegner-Design war geil. So, es war lustig animiert, sehr, sehr schön gezeichnet. Selbst das Cover ist eigentlich schon richtig, richtig schön. Also sollte man sich angucken. Wir haben eine schöne Galerie online. Natürlich. Im Blog von gestern. Unbedingt mal reinschauen, auch in das Gameplay. Also Budi, ich glaube Ian, Jay und ich, wir saßen da gestern vor und waren so, oh, das ist aber echt... Das ist sehr, sehr schön. Und dann hat Ian direkt angefangen zu schwärmen von seiner PlayStation-Zeit, wo er Rayman durchgespielt hat mit Budi, wo sie da saßen und Kekse gegessen haben mit Milch und ja. Aber ich weiß genau, was passieren wird. Jay macht seine Konsole nur alle 3 Monate mal an. Ian spielt höchstens Earth Defense Force oder verbringt seine Zeit mit Cuben. Oder mit Keksen. Und Buddy spielt StarCraft 2 oder FIFA. Ja, und also redet davon, wie cool es wäre, Rayman zu spielen. Ja, genau, jetzt freuen sich alle auf Rayman. Oh, voll cool, da sitzen 4 Leute, finden es alle gut. Und später wird es keiner von euch spielen. Lass uns Buddy zu einer Dust to 514-Session dann einladen, wenn es soweit ist, ob er sich noch dran erinnern kann. Ja, muss er echt mal machen, ja. Okay, weiter, was haben wir noch? Trotz der Apathie, wie gesagt, es wird ein cooles Ding auf jeden Fall werden. Ich hätte sonst abgeschlossen die Sache heute mit dem Trailer, den ihr auch gerade online gestellt habt, den ich mir gerade vor dem Podcast nochmal angeschaut habe. Kommt Ende Juli raus, Catherine. Yeah. Endlich eine verständliche Version davon. Yeah. Ich habe mich mit Catherine noch nicht so beschäftigt, nicht weil es mich interessiert, sondern im Gegenteil, weil es mich so interessiert, dass ich so wenig wie möglich darüber wissen will. Ich weiß eigentlich nur, es ist quasi ja so ein japanisches Puzzle-Spiel mit so Würfel-Puzzles. Es ist eigentlich ein Puzzle-Adventure, also es ist ein vom eigentlichen so Spiel. So ein Horror-Grusel-Psycho-Adventure mit ein bisschen Erotik auch noch. Genau, ein Puzzlespiel verpackt in Blut, Sex und Dämonenbeschwörung. Und da sage ich doch jetzt schon mal, Chris, falls wir unser Großprojekt Deadly Premonition irgendwann mal zum Abschluss gebracht haben, da sehe ich uns schon Catherine. Da sehe ich uns schon mit Catherine rocken. Spielen, ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, Blut, Puzzle und Erotik. Brüste. Ey, da sind wir dabei, oder? Das sind ja wir eigentlich. Das sind eigentlich, als hätte man ein Spiel für uns gemacht. Ja. Nee, ich bin echt sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommen mag. Und ich finde es sehr cool und habt es auf jeden Fall mal im Blick, ja. Ja, und wie gesagt, jeder, der mal ein bisschen was anderes dann wirklich an Spielerlebnissen haben will, die Japaner-Version ist ja schon seit einiger Zeit draußen und hat auch Kollege Mark hier schon auch extensiv gespielt und ausprobiert, ist eben von den Leuten, die Persona gemacht haben, und die haben schon den Blick für das bisschen Schrägere in dem Spiel, was man dort rausholen kann. US-Version kommt am, ich glaube, 26., 27. Juli wird sie rauskommen, und ich glaube, in Europa ist es für ein, zwei Monate danach angekündigt, aber wir werden es auf die eine oder andere Art auch hier im Blog dann behandeln. Selbstverständlich. Aber was fehlte euch eigentlich auf der E3? Nur ganz, ganz kurz, also mir fallen jetzt ein paar Sachen ein. Ich hätte gerne was zum Portal-DLC gehört. Echt? Ja, also ich hätte gerne gewusst, was es da gibt, weil was, ich Portal was macht die Episode 3 habe. Eigentlich? Dann generell was von Valve natürlich. So, ich habe Dota 2 vermisst. Ich habe ein neues Lumines natürlich vermisst. Ich habe einen dritten Teil. Es ist nicht angekündigt. Ich habe meinen Herrn 3 vermisst. Was denn? Wen? Hä? Was? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Meine Herren? Meine Herren 3? Lass dir sagen, ich habe Manhunt 3 vermisst. Ach so. Einfach. Ja, sag es doch. Ja, Manhunt ich habe Manhunt 3 vermisst. Ey. Punkt. Lass es wirklich. Ich sehe aber deine Herzchen in den Augen. Ja. Und nach dem zweiten Teil nicht. Nee, mein zweiten Teil. Lumines habe ich vermisst, habe ich ja gesagt. Also generell halt so ein paar Arcade-Spiele hätten mir gefehlt. Also so ein paar Kleinigkeiten. Deswegen freue ich mich halt auf Rayman, weil er wirkt wie ein schönes Arcade-Game. Also ich hätte mir was ganz unoriginell, aber ich hätte mir noch was irgendwie zu Left 4 Dead gewünscht. Also es kommt ein Download-Content kommt ja noch, der letzte wohl. Und ich muss sagen, ich weiß, dieser ewige Sequel-Wahn, wir können es nicht mehr sehen, dritte Teile hier, dritte Teile dort. Aber von Left 4 Dead, da würde ich mich echt freuen, wenn so in ein, zwei Jahren noch ein dritter Teil angekündigt würde, weil ich den zweiten wirklich die Perfektionierung eines ohnehin schon sehr, sehr guten Spielprinzips war Left 4 Dead 2. Also ich hatte selten das Gefühl, dass ein Sequel so clever alles genommen hat, was den ersten Teil schon gut gemacht hat und perfektioniert hat. Deswegen wäre ich ein ganz großer Befürworter vom dritten Teil. Also das habe ich ein bisschen vermisst. Und vor allem, nachdem diese Gerüchte aufkamen, verdammt, neues God of War. Ohne Scheiß, ich hätte es so geil gefunden, wenn Sony am Ende von der Pressekonferenz gesagt hätte, ach übrigens, ey, Kratos kommt doch nochmal zurück. So wie bei Halo 4, weißt du, Microsoft war sich ja nicht zu billig, einfach zu sagen, Edgy Badge, es kommt doch nochmal Halo 4, wir haben euch angelogen, ist schon seit 2 Jahren in Planung. Das hätte ich mir auch echt von God of War gewünscht, wenn Kratos nochmal wiedergekommen wäre und so richtig Ärsche getreten hätte in 3D, das war ja das Gerücht in stereoskopischem 3D. Da wird auch bestimmt irgendwas kommen, die sind ja nicht bescheuert. Also irgendwie geht's mit God of War schon weiter. Die werden ja nicht so eine geile Franchise komplett. Ja, wenn sie ein Strategiespiel rausbringen, so wie bei Halo. Also da, wie bei Halo. God of Warcraft, oder? God of Warcraft, ja. Da würde ich mir schon noch so einen ganz klassischen God of War Teil wünschen. Also das habe ich wirklich vermisst, das hätte ich richtig geil gefunden. Ich bin extremer God of War Fan. Ich finde es richtig cool. Ich denke, die Zeit ist noch nicht ganz reif, dass sie ein neues God of War dann sagen. Also weil die ja noch das HD PSP Dings zwischendurch mal reingeschoben haben, dass ich ein bisschen Zeit gewinne. Ist ja auch okay, aber das ist nicht dasselbe. Ah ja, und so ein Semi-Nachfolger oder zumindest irgendwie ein Lebenszeichen von hier Quantic Dream. Irgendwas Neues zum Thema. Also Heavy Rain 2 vermute ich nicht, das hätte ich auch ein bisschen unoriginell gefunden, aber Heavy Rain war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber Fahrenheit und ich fand es ja auch sehr, sehr geil. Zu Recht haben es viele Leute gespielt und fand es auch sehr gut. Und da, ich hätte mich gefreut, wenn die so eine ominöse Ankündigung zumindest gemacht hätten, dass sie an so einem Heavy Rain Semi-Sequel arbeiten. Das hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Hätte ich mich sehr drauf gefreut. Was ich mir auch gewünscht hätte, und da stimmt es, glaube ich, überein, ist in Shenmue 3. Ach komm. Ja, nee, das wäre natürlich wunderschön gewesen, aber da mache ich mir selbst keine Hoffnung. Vergiss es. Ich hätte auch schön gefunden, wenn jeder, der über die 3 berichtet, 10 Millionen. Genau, 10 Millionen Dollar für einen Blogbeitrag bekommt. Ein Titel, den ich mir wirklich sehr, sehr gewünscht hätte, wäre Army of Two 3. Army of Three, genau, das wäre dann die Sache. Gab es davon schon was, oder? Ich habe im Blog was geschrieben, dass ich mir Army of Three wünschen würde. Halt einfach das Konzept nehmen, vielleicht noch einen Typen dazu oder halt die junge Frau, die immer da an der Seite der beiden Jungs war. Weil es einfach die, neben Ken Lynch für mich, mit die geilsten Charaktere sind in einem Videospiel. Du sprichst nur über die Charaktere, natürlich nicht über die Spiele selber, weil über die sprechen wir nicht. Ich rede nur über die Charaktere. Das ist die gleiche Sache wie mit der Ken Lynch-Reihe. Mhm. Sie müssen halt jetzt wieder anziehen, quasi. Und pack die Stiefel ein. Ja. No. Aber angeblich wurde was bei der Wii U-Präsentation, als EA auf der Bühne war, gab es wohl irgendwo ein Bild von den Jungs. Und ich habe es selbst noch nicht verifiziert, ich habe es nur in einem Kommentar gelesen. Das wäre natürlich ein Grund, also ohne Scheiß, wäre wirklich für mich ein Grund, wenn das jetzt exklusiv da käme, eine Wii U zu besorgen. Das ist kein Witz. Da bist du der Einzige. Habt ihr gehört, EA? Ja, ey, habt ihr es gehört? Ihr würdet ein Exemplar verkaufen. Schon mal, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Sprüche, das ist das Geilste überhaupt. Du bist mit einem Gefecht, auf einmal reden sie über einen Wu-Tang-Clan und welche Platte die geilste ist. Wie lustig ist denn das? Das ist super lustig. Ich nehme die Antwort vorweg. Das ist super lustig. Gut. Ja, klingt so ein bisschen wie im zweiten Teil von... Aber es sind ja persönliche Sachen, die man dann vermisst hat. Da muss es keine Nachvollziehbarkeit geben. Ihr habt den größten Teil ja schon selbst genannt, Sachen, wo ich dann erwartet hätte, dass irgendwas dann dazu kommt. Ich hätte zusätzlich noch ein bisschen drauf gehofft, es wurde ja spekuliert, dass GTA 5 oder ein neues GTA wenigstens dann angekündigt wird. Ich weiß. GTA ausgelutscht und so weiter und so fort. Nein. Ich weiß nicht, woher dieses GTA-Bashen gekommen ist. Also ich fand den vierten Teil jetzt auch nicht so gut. Aber immer, wenn irgendjemand ernsthaft schreibt, GTA 4 war das schlechteste Spiel des Jahres, mit solchen Leuten kann ich überhaupt nicht mehr weiter diskutieren. Nee, das ist auch das reines Fanboy-Tum dann. Ja, das ist so ein lächerliches Kiddie-Getue, irgendwie jetzt im Nachhinein zu sagen, naja, es war aber voll scheiße, nur weil es vielleicht nicht ganz so geil war, wie es hätte werden können. Es war trotzdem, ey, jedes GTA, selbst wenn es nicht so toll ist wie Vice City, ist immer noch besser als 98% aller anderen Spiele, die auf dem Markt sind. Und die bei uns allen im Regal stehen. Also man muss mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. So, es war natürlich nicht so geil wie Vice City, aber ey Leute, GTA 4 war immer noch ein verdammt gutes Spiel. Ja, ey, es ist missverstanden. Es wurde sogar ein bisschen aufgewertet, dann noch durch die Add-ons, die gekommen sind. Also viele Leute, die den 4 nicht gemocht haben, können wenigstens da ihren Spaß daraus holen mit anderen Gameplay-Sachen. Speziell, weil Rockstar und 2K Games jetzt im letzten Jahr mit Red Dead Redemption und L.A. Noir zwei doch sehr, sehr besondere Spiele rausgebracht haben, was man über L.A. Noir halten will oder nicht. Also jeder hat auf jeden Fall eine Meinung dazu. Und ein neues GTA oder wenigstens ein neues gutes Open-World-Spiel von Rockstar angekündigt zu sehen. Ich hätte ein bisschen was erwartet. Es wurde spekuliert, dass es bei der Wii U oder bei der Wii U-Präsentation die Bombe gewesen. Schon mal vor, Nintendo hätte exklusiv das nächste GTA für ihre Konsole angekündigt. Für ein Jahr oder so. Das wäre so eine Bombe. Ja, das wäre richtig krass. Aber da wäre natürlich auch der Flame War direkt losgegangen. Also das wäre, ich möchte weder in der Haut von Nintendo stecken dann, weil da dürfen sie sich sehr, sehr viel anhören. Ich möchte auch nicht in der Haut von Rockstar stecken dann, in dem Moment. Also, da gäbe es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mehr Gewinner oder mehr Verlierer gibt, in dem Fall. Im Endeffekt ist einfach die Welt zerstört. Aber es ist ja auch nicht passiert. Aber auf jeden Fall, stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich auch ein bisschen vermisst. Und ich werde mich auf jeden Fall auf das nächste GTA extrem freuen. So, wir können jetzt alle Hater können haten, wie sie wollen. GTA ist fucking GTA. Ja. Das musste erst mal bringen, was die Serie geschaffen hat. Generell was von Rockstar einfach. Also ja, ich meine, selbst das Tischtennis war brillant. Ja, ey, Rockstar, ohne Scheiß, die machen keine schlechten Spiele. Ja. Also, sie sind wie Valve, haben wir darüber geredet. Es ist wie Valve und Blizzard. So, ja. Da kommt einfach kein, das ist alles so perfekt durchgeplant und durchstrukturiert, dass sie können sich auch erlauben. Einfach. Ja, absolut. Es gab eben leider davon kein Lebenszeichen. Ein anderes Spiel, was ich auch noch für die Wii U-Präsentation gehofft habe, wäre Beyond Good and Evil 2 gewesen. Da hatten wir gestern nochmal kurz darüber gequatscht. Ach, ja, aber Michel Ancel ist eben momentan mit Rayman Origins da beschäftigt. Vielen Dank, Rayman. Kriegen wir kein Beyond Good and Evil, weil er ein 4-Spieler Rayman macht. Na, geil. Ja, das geht ja in die ganze Zeit. Tut mir persönlich extrem leid. Ja, die ganz richtige Richtung hier. Ja, und natürlich noch was ich dann auch vermisst habe, bisschen vom persönlichen Anliegen dann her aus, außer Final Fantasy 13.2 wurde so gut wie gar keine Japaner-Rollenspiele gezeigt dann dort, ist wahrscheinlich auch bezeichnend wie Die Welt steht still, ein Schö. Ja, es ist natürlich auch schon bezeichnend wahrscheinlich die Lage des Japaner-Rollenspiels momentan, weil das, was im Genre stattfindet, maximal jetzt auf Handhelds da abläuft und selbst dort gab es keine richtig krassen oder coolen neue Ankündigungen, auch nicht im Adventure-Bereich, also kein neues Ace Attorney, also Phoenix Wright oder ein Layton oder irgendwelche solchen Geschichten, die wurden leider auch nicht dann wirklich dann groß irgendwie warum. Das habe ich für mich persönlich dort vermisst. Aber dementsprechend gab es dafür Blockbuster am Blockbuster am Blockbuster, den du wenigstens dir dann reinpfeifen und worauf du dich freuen kannst. Aber es ist rein persönliche Sache. Es wird ja auch kommen, also auf der neuen Konsole. Selbst wenn es jetzt noch nicht angekündigt ist, aber du kannst ja davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein Ace Attorney kommen wird. Ja, und auch ein neues Layton. Ja. Das wird ja alles portiert auf jeden Fall. Wie gesagt, hab Geduld. Genau. Im Umfeld dieser E3, da waren eben andere Sachen wichtig. Neue Hardware, neue Spiele, also neue Blockbuster-Spiele primär. Und die haben ja auch ihre Zeit verdient, die sie dann bekommen hätten. Und man darf nicht vergessen, es ist ja bald auch schon wieder die Gamescom in Köln und möglicherweise hat jeder Publisher noch so zwei, drei Sachen, die er jetzt auf der E3 noch nicht präsentiert hat, weil er im August auch irgendwas braucht. Also von daher, ey, wer weiß, vielleicht kommen da schon die ersten Ankündigungen, die man jetzt noch gar nicht auf dem Zettel hat. Ja, Gamescom ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Ich würde jetzt an dieser Stelle den Podcast beenden. Ich denke mal, wir haben wirklich uns... Mit einem neuen Stichwort würde ich jetzt Podcast ja. beenden. Nein, aber Gamescom ist ein gutes Stichwort, weil wenn ich den Podcast jetzt hier heute beende, die E3-Podcasts, so wie es beim letzten Jahr dann auch gewesen ist, waren damals sozusagen der Start für die Sommerpause des Plauschangriffes gewesen. Das will ich in dieser Saison sozusagen dann auch wieder so einführen. Wir haben uns jetzt dann eben ausführlich über alles unterhalten. Abgesehen davon, wenn es, sagen wir mal, jetzt noch diese knallharte, super-duper Neuankündigung heute Abend gibt, auf der E3 so als Abschluss oder so, es werden wir vielleicht morgen nochmal kurz zusammenkommen. Aber ansonsten sollte man das hier als den Abschluss der zweiten Staffel des, quasi, ja. des Plauschangriffes sehen. Ey, danke nochmal an alle Zuhörer, die uns dann aktiv ja, bis hierhin cool. begleitet haben und auch an jetzt stellvertretend mit Wolf und Chris, an alle Leute, die sich mit mir hier zusammengesetzt haben über das letzte Jahr rüber und fleißig gequakt und gequatscht haben über alles, was wichtig und unwichtig und alt und fanboyisch und so weiter ist. Wann kommt eigentlich der Resident Evil Podcast, die Neuauflage? Ja, den Blizzard Podcast. Lese ich immer wieder. Der Resident Evil Podcast wird kommen, es wird auch der Blizzard V2 Podcast und so weiter dort kommen. Ich will die Zeit eben zwischendurch jetzt nutzen. Gamescom war eben das Stichwort, weil ich dann eher wieder zur Gamescom wieder damit einsteigen will. Yes. Ein bisschen vorbereiten, ein bisschen vorab abnehmen. Nicht abnehmen, aufnehmen. Gott, freudscher Versprecher wahrscheinlich hier. Ein bisschen vorab vorbereiten und die freie Zeit dazu nutzen, nicht nur zu erholen, sondern einfach dann auch diese viel gewünschten Sachen einmal vernünftig zu machen, vorzubereiten und auch entsprechend Zeit zum Schneiden und zum Machen zu haben. Also wir werden wieder zurückkommen in Richtung, mit dem Plauschangriff in Richtung Gamescom und da mit einer Menge Themen, die gewünscht wurden, auch in dem Umfang und in dem Maße, wie es dann auch adäquat ist. Dazu brauchen wir aber natürlich erstmal ein bisschen Zeit. Ist genau. ja nur eine Monatpause, fast anderthalb. Anderthalb Monate, ja. Also so gegen Gamescom, heißt nicht genau zur Gamescom. Ja. Ja? Wir machen das schon. Kriegen ja. wir, kriegen wir auf jeden Vorfreude Fall. Ist ja die schönste Freude. Eben, das ist die allerbeste. Okay, wie gesagt, bar des Ereignisses, dass noch irgendwas hart gekommen, soll es das mit dem Plauschangriff zur E3 2011 gewesen sein. Im Blog findet natürlich noch die Nachbetrachtung und so weiter statt. Heute am Donnerstag läuft noch einiges und gegebenenfalls wird morgen noch was dazukommen, worüber euch Wolf und Chris dann im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Uhr dann... Mache ich jetzt Versprechungen, die ihr nicht halten könnt? Nee, ne? Also bisher ja. war es eigentlich fast rund um die Uhr. Quasi. Außer wir waren im Bus. ja, auf dem Weg nach Hause morgens um 2 ja. oder so. Nee. Aber ja klar, wir werden es heute noch weiter beobachten. Es werden bestimmt heute noch ein paar Trailerchen rauskommen, die werden wir im Blog einbinden. Aber mit richtig großen Ankündigungen rechne ich jetzt nicht mehr. Und generell nochmal ganz kurz als Fazit, also ich fand die E3 echt ziemlich enttäuschend. So. Ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, jedes Spielemagazin verfasst jetzt große Kolumnen drüber, dass die Spieleindustrie keine Ideen mehr hat und dass es nur noch Sequels gibt und dass die E3 immer langweiliger wird und früher war alles besser und finde ich jetzt nicht. Früher war garantiert nicht alles besser, aber die E3 ganz im Speziellen fand ich persönlich echt ein bisschen lahm. Also gerade was die eigentlich Präsentation anging. Also da habe ich echt so ein bisschen das Herzblut vermisst und die Begeisterung und da stand halt einer nach dem anderen auf der Bühne, hat wortlos 10 Minuten irgendeine Demo durchgespielt, ist dann wieder gegangen und dann kam das nächste Spiel und das haben die halt 20 Mal gemacht und das war die Pressekonferenz. Also generell, ich freue mich auf ein paar Titel, so wie wir alle vermutlich, aber war jetzt nicht die absolute Highlight E3 für mich. Nee. Da fand ich weiß nicht warum, aber die letzte fand ich irgendwie aufregender. Ich weiß nicht genau warum, aber so gefühlt fand ich die letzte irgendwie cooler. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass die meisten Titel schon irgendwo bekannt waren. Ja, das hieß, okay, es gibt ein Modern Warfare, es gibt ein Battlefield, es gibt das und das. Selbst Halo 4 wusste man 2 Stunden vorher, so das stimmt. Ja. Genau, und das, was als Überraschung kam mit der Wii U, hat eben nicht so gezündet, wie man sich vielleicht dann erhofft hätte. Ja, zumindest nicht bei denen, die Nintendo nicht auf dem Arm tätowiert haben. Aber das ist halt dieser teuflische Hype, ne? Also du schwimmst ganz oben auf der Hype-Welle so als Hype-Objekt, aber wenn du dann nicht das deliverst, was alle erhoffen und den Internetforen schon hier rausposaunen, dann ist die Enttäuschung natürlich erstmal groß. Aber ich dachte irgendwie Project Café. Als Gamer ist es natürlich auch total legitim. Das ist ja schon ein besonderes Ereignis, wenn die E3 ist, weil dann hast du diese gewisse Vorfreude und dann guckst du eben diese verdammten Pressekonferenzen an und da willst du auch geflasht werden von irgendwelchen Ankündigungen. Wenn die Spiele es selbst schon momentan dann nicht schaffen, dann sollen es wenigstens diese Überraschungen und Holy Shit Twist-Momente oder sowas sein, die du dann dort hast. Und wenn die dann ausbleiben oder nicht sich in die Richtung drehen, dann hast du statt einer spannenden E3 hast du auf einmal einen Shyamalan-Film dann dir angeguckt über also 3 Tage ich hinweg. Ich wünsche mir vor allem, dass es halt auf den nächsten E3 oder zumindest zur Gamescom vernünftige Präsentationen gibt. Wie du gesagt hast, also die Präsentationen, die waren lieblos. Sie waren auch nicht sonderlich schön, bis auf die Nintendo-Präsentation. Da hatten sie versucht, ein bisschen nett zu machen. Vom Bild her, ne? Genau. Da fand ich auch. Also das wirkte am sympathischsten, wie Nintendo das aufgezogen hat. Genau, es war auch ein bisschen es war schon fast beeindruckend, wie groß der Bildschirm war beim Nintendo, wenn sie auf einmal alles runtergefahren haben. Das hat Spaß gemacht. Ansonsten, also bei der Microsoft-Pressekonferenz müssen wir. Die war echt mies. Die war mies. Es lag größtenteils wirklich an dieser unmotivierten Art. Also entweder war es unmotiviert, wenn die Erwachsenen gespielt haben, oder es war mega übermotiviert, ja, wenn die Kinder es gespielt haben. Und es war halt nichts dazwischen. Es war halt nicht echt. Ja, so, es hatte ich nicht angesprochen, so als Gamer. Ja. Und auch die Frau, die Bing vorgestellt hat bei Microsoft, war so: Okay, nein, du bist kein Gamer, du hast kein Herzblut, das glaub ich, du hast keine Liebe dazu. Bitte nehmt Leute, die Liebe empfinden für das, was sie tun. Wer Liebe lebt. Dafür haben wir auch nicht die Rechte, oder? Wir haben für nichts die Rechte, glaube ich. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Kriegt ihr das überhaupt mit? Vermutlich eh nicht. Ist egal, ja, ist egal. Ja. Deshalb danke nochmal an Wolf und an Chris. Ja, danke an uns, finde ich auch. Ja. Und vor allem danke an die Leute, die E3 jetzt mit uns auch machen. Veranstaltet haben im Blog. Also wir haben ja wirklich sehr, sehr viel Feedback auch bekommen zu E3 und dass sie froh sind, dass es den Blog gibt, und wir sind froh, dass die Leute den Blog mögen, weil wir uns echt am Anfang gedacht haben, so, ist es das, was wir jetzt machen sollten im Blog? Weil das ist ja für uns extrem viel Arbeit, die Sachen immer hochzuladen. Ja, scheiße. Ja, es ist blöd für uns. Ja. Und war gut. Dankeschön auf jeden Fall an jeden, der uns bei der E3 begleitet hat und auch. Hast du jetzt genug geschleimt? Nee. Das glaubt dir doch kein Mensch. Ja, stimmt. Du willst nur, dass die alle nicht wieder Fanboy-Kommentare schreiben, oder? Also, ich bin Xbox-Fanboy. Ja, dankeschön. Tschüss. Schönes Okay, Schluss, Leute, wir hören uns frühestens dann zur Gamescom und dann in alter Frische. Haut rein, spielt was Schönes, bleibt locker und streitet euch nicht. Genau. Wir sind doch alle Gamer. Chill, Baby. Ja. Ja, tschüss. Spielt Xbox. Game.